Aber dafür ist ja Johnny da. Johnny ist ja irgendwie Soundgarden. Martin Petershoff ist auch Soundgarden. Jetzt sind ja Kollegen, die tuscheln, da stecken ja mal ihren Kopf unter eine Decke. Da weiß ja einer, was der andere macht. Warte mal, Martin ruft, glaube ich, gerade an. Was hatten die gewonnen? Hallo? Ja? MC, hi. Ach, jetzt ruft noch jemand ganz anders an. MC Lücke ruft jetzt an. Das ist ja oberspannend. Im Grunde drei Moderatoren im Studio, aber... Und ein verzweifelter Hörer. Ach, da bin ich ja mal gespannt, was die sich unterhalten. Sei mal ruhig. Ja, genau, sagt er. Okay, hat er jetzt gesagt. Okay, danke. Okay, danke. Ciao. Okay, danke, ciao. Das war was Privates mit drei Ohren. Sag mal, das macht ihr private Gespräche? Nee, nicht privat, das war MC Lücke. Ja. Warte noch mal kurz. Na, red mal. Das war MC Lücke und der hat nämlich die Sendung mit Martin Petershoff gehört und hat gesagt, er glaubt, dass Martin Freikarten für Suede verlost hat. Kann es sein? Also, er hat Karten für Suede verlost, aber die habe ich leider nicht gewonnen. Ach so. Ich habe irgendwas danach gewonnen. Es ist entweder was im Dunker, aber da ist irgendwie gar nichts Brit-Poppiges. ja, oder was anderes. Ja, vielleicht hast du das gewonnen, was ich heute auch verlost habe, die Karten für die Aftershow Suede Party. Das für die Suede Aftershow. Ich dachte, weil die wollte schon bei dir gewinnen und habe sie nicht gewonnen. Ja, natürlich gut. Also kann ich dir natürlich im Moment insofern nicht helfen, als dass Martin jetzt nicht zufällig anruft, wenn er, also hört er scheinbar nicht zu. Ja, wie ist das dann irgendwie Dienstplan oder so, dass ich ihn irgendwann erwische? Na, das dürfte vor morgen Abend schwierig werden. Ich würde dir vorschlagen... Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Nee, erstmal Moment nicht. Ich würde dir vorschlagen, ruf tagsüber an. Wessen Sendung ist das jetzt hier? Und vielleicht was ist denn jetzt hier für eine Sendung eigentlich? Wenn die total nett sind, dann würden die das so, wahrscheinlich was ist denn von... Was hier für eine Sendung? Worüber wird denn hier geredet? Entschuldigung. Wofür entschuldigst du dich denn? Ja, frag mich auch. Ja, ich find, es gibt nur, ja, es gibt nur einen, der sich hier entschuldigen hier? Sollte. Hey, guck mal, ich habe zwei Kerzen im Fenster stehen. Super! Das finde ich auch. Das ist toll. Das ich versuche in der alten Rias-Tradition, die jungen Menschen dazu zu bringen, Kerzen ins Fenster zu stellen, wenn Sprechfunk ist. Und auch kein Schwarzzeit. Ach Mann. Kann auch eine Lichterkette machen, wenn Sprechfunk ist. Da wirst du mal sehen, weil zu Weihnachten wieder ist. Da stellen die sie ganze Schwibbögen ins Fenster, nur weil Sprechfunk ist. Ja. Toll, oder? Mit so Tannenbäumen und so. Ja, ist schön. Warum hast du aber kein kleines Schwarzhit an? Du nicht, Johnny? Na, kann ja noch kommen, deine Sendung beginnt gerade. Ja. Stimmt, ist jetzt Übergangszeit, du könntest dich umziehen. Ja, noch hänge ich ja am Telefon. Ja, nee, aber danach, wenn du aufgelegt hast und dann Lippenstift drauf. Ja, alles klar. Toll. Ah, das beflügelt nämlich dann so eine Sendung. Mhm. Hast du eine Vorstellung, wie deine... Wie, verkommt hier langsam zu so, Johnny, zu so einer... wie die Menschen deine Sendung hören? Wie, nee, nee. Aber sag doch mal, wie hast du jetzt Johnnys Sendung gehört? Ich nehme an, irgendeinen so euren Trainingsanzug an, lustlos in so einem Topf mit angebrannter Grütze rum hier. Super kratzt. Schöne Ringelsocken an, in Orange. Ja, nö, na, das passt doch. Soundgarden am Dienstag, eigentlich eine Ringelsockensendung, also, nur genau. Orange schon. Jeder Sendung passend angezogen, das ist die totale... Sag mal, nur Ringelsocken? Der hat ja doch eine enorme Ausstrahlung, ich Johnny. Ich habe unterbrochen, ich habe natürlich noch mehr, aber es ist nicht ganz so beschreibenswert. Ach doch, na doch, beschreib mal, interessiert mich schon. Okay, also das ist irgendwie so eine Korthose in einem dunkelblau und dann ein Breitripp-Rollkragenpullover einer wunderbaren Marke. Was für eine Marke? Breitripp. Rollkragenpullover. Hey Johnny, das ist alles deine Sendung. Ja, aber mir ist das echt total egal, wie meine Hörer angezogen sind. Das finde ich gut. Finde ich nicht gut. Naja, bitte. Meinetwegen. Solltest du mal sehen, wie Johnny angezogen ist. Ich komm immer schick zur Sendung. Also, komm, was gibt es zu? Ursprünglichen Problem. Also es ja, also pass auf, du rufst morgen einfach tagsüber an und wenn du dann ganz nett bist und freundlich, dann versuchen die das vielleicht für dich rauszufinden. Okay, super klasse. Weil ich kann jetzt natürlich schwer irgendwie Martin anrufen. Wenn er zugehört hätte, hätte er ganz bestimmt angerufen. Ja. Aber wahrscheinlich ist er bei irgendeinem Konzert oder so. Kann ich nur noch eine letzte Frage stellen? Nee. An die Hörerin? Sag mal, war mein Mikro eigentlich offen die ganze Zeit? Das war so weit offen, man hat fast nur noch dich gehört. Ja, das ist ach, schön. Ist ja toll. Du kannst auch wieder zumachen. Wie, hat dir nicht gut gefallen, dass man nur mich gehört hat? Na, du hast doch jetzt noch eine Sendung, da hast du genug zu reden. Ja, nee, aber also, jetzt so in der Zwischenzeit. Mit den Leuten ins Wort, das ach, sag mal, seid ihr zwei? Seid ihr zu zweit? Nee, ich bin alleine. Na, da verstellst du aber die Stimme immer so hin und her. Du hast dich doch eben ganz anders angehört. Nein! Nein! Schizophrene Hörer, das erhöht die Quote. Verdoppelt sie, würde ich sagen. Multiple Persönlichkeiten vom Radio. Die zählen doppelt. Die zählen doppelt. Ja. Ja, okay. Doch. Na gut. Okay. Ja. Können wir dann weitermachen? Ich frage mal. Sagst du deinen Namen nochmal? Wie bitte? Ich bin Alex. Alex, ja, dass man sich das einprägen kann. Alex. Ja. Das hast du nächste Woche sowieso wieder vergessen. Wieso, Alex? Das ist so eine Menge, da denkt man doch gleich. Auch, bist du das nicht Platz. Mit dem Anrufbeantworter? Sie. Da habe ich auch was drauf gequatscht. Also kannst du nochmal die Stimme. Ach, dann höre ich nachher deine Stimme nochmal. Ah, na, das ist ja toll. Persönlichkeit oder weiß der Geier wie. Tschüss, Alex. Okay, dann tschüss. Ciao. Ciao. Ich lass den Regler offen, ne? Ciao ist irgendwie jugendlicher, oder was? Ich weiß nicht, keine Ahnung, hab ich gerade Tschüss oder Ciao gesagt? Ciao. Echt? Hm? Über manche Sachen denkt man ab einem bestimmten Alter nicht mehr drüber nach. Und, sonst so? Muss ja. Außer Leuten ins Wort fallen? Warte, ist doch besser als die Treppe runter, oder? Naja, man kann alles relativieren. Ich habe eine super schöne Musik für dich mit. Oh, da bin ich gespannt. Und weil ich habe nämlich gehört, dass ich angeblich in der letzten Sendung dich so viel angepöbelt hätte. Ja, Nachdem du eigentlich immer mich anpöbelst, dann habe ich gedacht, jetzt komme ich dir mal zuvor und pöbel dich einfach die ganze Zeit an, damit du keine Chance hast. Und aber im Gegensatz zu dir habe ich ja dann bei so einen Sachen ein schlechtes Gewissen hinterher. Na, ich aber auch. Ach Quatsch, natürlich. Erzähl doch nicht. Du hast doch nie ein schlechtes Gewissen. Ich bin der aber mit dem schlechtesten Gewissen überhaupt herumläuft. Das glaube ich nicht. Na, aber natürlich, nee. Hast du schon mal gesehen, wie meine Schultern, dass die immer so vorgebeugt sind? Ja, ja, aber die sind ja immer so vorgebeugt. Naja, genau, aus schlechtem Gewissen heraus. Du rennst praktisch mit so einem ständig schlechten Gewissen durchs Leben. Ja, das Elend der Welt und schlechtes Gewissen außerdem. Ach, denke ich, Mensch, habe ich da den Johnny wieder zu hart angefasst, überlege ich. Wenn du jetzt das Elend der Welt und das schlechte Gewissen, auf welchen Schultern ist das? Auf beide verteilt, gleichmäßig auf beide verteilt. Und was liegt zuerst? Ganz unten liegt das Elend der Welt und darüber als Überbau mein schlechtes Gewissen. Naja, wenn man das schlechte Gewissen wegnehmen würde, würde sich also nicht so viel verändern, weil das Elend der Welt ja doch schwerwiegender ist. Du kennst mein schlechtes Gewissen nicht. Ja, stimmt auch wieder, aber vielleicht kennst du das Elend der Welt nicht. Ey, ich habe eine wirklich, wirklich schöne Musik für dich und sag mal, das riecht jetzt verdammt nach Eigenlob, das sagst du schon so im Moment. Nein, das ist ja eher, hör dir das an. Und wenn du nicht in Tränen ausbrichst, dann bin ich ein bisschen beleidigt. Das geht bei mir schnell. Du warst nicht mein erster Fall. Doch gerade du warst bestimmt mein schwerster Fall. Das ist ein Psychiater. Ich war dein Gefangener und ich hab mich nicht befreit. Ja, und das hab ich bis heute nicht bereut. Johnny, wir sind als erste schwule Moderatoren-Ehepaar in die Geschichte des Rundfunks ein. Meinst du, gibt's auch nicht? Ich weiß nicht. Die Versöhnung macht das Böse. Muss man nicht unbedingt weiterhören, wollte ich sagen. Nee. Johnny, jetzt einmal ganz ehrlich, bin ich der allererste, dem du dieses Lied vorspielst? Ja. Und dem du dabei so feurig in die Augen schaust, ja? Dass ich gleich mein kleines Schwarzes überwerfen und ein bisschen Lippenstift auflegen möchte und die Kerzen ins Fenster stellen? Sag mal, was hast du denn unten rum an? Hochschwarz. Da siehst du, ist das ein kleines Schwarzes? Ja, im Grunde schon. Was hast du denn drunter? Hoch alle, klein und schwarz. Schwarz? Klein und schwarz. Wie klein und schwarz? Klein und schwarz, immer so ein bisschen... Ja. Ah ja, die Stelle, die muss ich ein bisschen ausklammern mit dem Leben für uns zwei. Hältst du, denke ich, für erotisch oder erotisierend, wenn man X-X-X macht? Nee, überhaupt nicht. Nee, echt? Nee. Oh, dann geht das voll in die Hose, wenn ich X-X-X mache, bringt nichts? Nee, bringt echt überhaupt nichts. Ach, ich dachte, dass man da irgendwie so die erotische Dimension der Sendung erhöhen würde mit. Nee. Was machst denn du? Bei welcher Gelegenheit? Was machst denn du anstelle von... Ich überlege gerade in der Sendung. Aber bei welcher Gelegenheit machst du denn... Na, so bei so Musiken zum Beispiel. Da, da, da, da. Interessant. Da, da, da, da. Ich weiß nicht. Wir können mal fragen. Hallo, hier ist Sprechfunk. Wer ist denn da? Ja, hallo, hier ist Christian aus Potsdam. Ah, Christian aus Potsdam. Natürlich nicht das Richtige. Wir wollten halt schon... wissen, ob es... Bist du aber harsch, wieder die Hörer raus? Ja, ist ja deine Sendung. Hast du denn das? Hallo, wer ist denn da? Ist da Johnny? Ja. Wunderbar. Scheiße, ich versuche dir die ganzen Abend schon anzurufen, aber du gehst nicht ins Telefon. Prima, kann ich eigentlich nach Hause fahren, ich habe ja eigentlich auch Sendung und nicht Telefondienst. Gott, kommt man sich ja voll überflüssig vor. Ist was Dringendes? Es geht um die Tanknacht, folgenden Freitag. Da ist ein Problem mit dem ich mich schon ein paar Tage rumgrübel und dann habe ich mich getraut, heute halt anzurufen. Ah, dann hast du ja jetzt zwei Experten hier. Okay, dann frag einfach. Ja, es geht um die Diskussion, die mit den Hosen losging. Eieieiei. Ja, langes Thema jetzt. Ich weiß gar nicht, ob wir das auf Sendung jetzt in Morgensendung machen sollten. Ich habe zwei Fragen dazu. Gibt es dazu noch eine öffentliche Diskussion oder habt ihr das noch intern weiter diskutiert? Wir haben es intern noch ein bisschen weiter diskutiert, sind allerdings auch nicht viel weitergekommen. Aha, und du siehst es noch genauso wie vorher? Ich sehe das genauso wie vorher. Aha, ist interessant, lustig. Also, jetzt kann sich aber keiner der Hörer, der die Sendung nicht verfolgt hat, dran beteiligen. Ich kann es ja ganz kurz zusammenfassen. Wir haben mit den Hosen irgendwie in dieser Punk-Sendung irgendwie kurz darüber diskutiert. Ich finde das halt super peinlich, dass sie diese Single veröffentlicht haben. Also als Single, als LP-Stück finde ich es okay. Aber irgendwie dieses Einer für alle, alles, alle für ein und so. Und ich habe es als Bundeswehr-Mitgröll-Hymne bezeichnet und bin da dann doch etwas härter angegangen worden von den Jungs, weil die sich natürlich dagegen wehren. Das liegt unter anderem daran, dass sie das im Moment von allen Seiten kriegen. Und sind ein bisschen angepisst. Deswegen, ich sehe das weiter so. Also ich finde den Song viel zu sehr auslegbar in allen Richtungen und ich finde das schade. Ich finde, die Hosen haben das nicht nötig. Ja, sehe ich genauso. Das war, also es ist wirklich so gewesen. Ich habe mit einem Freund zusammen, wir haben so ein bisschen Radio gehört und dann fing das an, ich hörte so zu und als die Diskussion anfing, merkte ich plötzlich, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt jetzt nicht. Das ist irgendwie nicht ehrlich, was die sagen. Es hat mich wirklich die letzten 3-4 Tage beschäftigt. Ich habe da ständig darüber nachgedacht, sind die jetzt wirklich in diese kommerzielle Ecke abgekippt oder warum machen die das? Das ist halt das nötig. Ja, das ist irgendwie wirklich so die Frage, die man sich stellt. Also man mag die Hosen prinzipiell ja und das ist natürlich immer eine schwierige Sache, wenn du wirklich viel, viel Publikum hast, dann hast du auch eine Menge Leute dabei, die dich vielleicht falsch verstehen. Also Breiti meinte zum Beispiel, er hätte so eine Diskussion über Skinheads, eine Dokumentarfilm über Skinheads gesehen und einer hat da irgendwelche doch sehr rechtslastigen Äußerungen von sich gegeben und hat im Hintergrund das Plakat von den Hosen für 1000 gute Gründe und das sind natürlich Sachen, da kannst du als Band nichts gegen machen, also dass du falsch verstanden wirst, aber ich finde, der Song ist so leicht falsch zu verstehen, da muss man schon eine Menge Fantasie haben und vor allem die Hosen sehr gut kennen, um zu wissen, dass sie das nicht so meinen. Und, das Beispiel mit dem Sascha, das fand ich auch peinlich, also wenn er das als Gegenvergleich anbringt, dass das Lied Sascha genauso falsch verstanden werden könnte, wenn man einzelne Teile raus, das ist einfach kein Vergleich. Ich finde auch nicht, dass es ein Vergleich ist. Ich finde also den Jägermeister-Song doch sehr viel flacher. Gut, das war das, was mich wirklich beschäftigt hat und wollte einfach nochmal nachfragen. Nee, es ging tatsächlich danach noch weiter und die Stimmung war auch ein bisschen komisch. Dann. Ja, ich habe schon gedacht, die sind gegangen. Ja? Nee, eine Viertelstunde lang hörte man nicht mehr von denen. Ich habe gedacht, die sind gegangen. Nee, es war wirklich, also es war ein bisschen komisch und wir haben uns danach noch ein bisschen weiter gefetzt so und haben uns dann auch wieder vertragen, aber nicht so, ich glaube, nicht so richtig gerne. Und ich glaube, das Problem ist eher, dass die Hosen das wirklich von vielen Seiten hören und aber sich da einfach verteidigen und sagen, das ist alles Quatsch und wir sind. Das ist okay, dass wir das als Single machen. Ich fand zum Beispiel auch das Argument mit der wievielten Single. Also sie haben ja gesagt, als vierte Single ist es okay, als erste hätten sie es nicht gemacht. Und ich glaube nicht, dass ein Plattenkäufer, gerade die Leute, die das Ding auf Nummer 1 bringen, die hören nicht, die fragen sich nicht, ist das jetzt die erste Single oder so. Also das ging ja sogar so weit, dass der Kumpel neben mir sagt, ey, lass ihn doch, der muss das jetzt sagen, der will doch Geld verdienen. Hat jetzt den Auftrag gekriegt, dass er das jetzt so verteidigen muss, der will doch bloß Geld verdienen. Nee, aber so eine Wendung nahm das dann sogar. Was mich wundert, ist halt, darum kann es ja nicht mehr gehen. Ich meine, also die Hosen, ich glaube, die haben schon ausgesorgt. Also würde ich mal vorsichtig sagen, das gönne ich ihnen auch. Also finde ich völlig okay. Wenn man durchhält und seinen Kram macht und zu sich steht, ist auch wichtig. Ich meine, auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass die nicht sagen, stimmt, du hast recht, die Single ist doof. Weißt du? Ja, warum nicht? Inzwischen können sie das doch vielleicht sagen, warum denn nicht? Ja, weil dann musst du natürlich als die Gegenfrage gleich stellen, warum macht ihr das dann überhaupt? Ich meine, die haben so viel Kontrolle. Also die Hosen sind ja wirklich eine eigene Firma und die kontrollieren wirklich alles und da gibt es niemanden von der Plattenfirma, der denen was vorschreibt. Dann vielleicht noch eine zweite Frage, die da ähnlich mit zu tun hat. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Wie ist das mit den Ärzten? Die Ärzten werden jetzt bei ihrem Konzert mit KISS zusammen von 104.6 gesponsert. Hat das auch irgendwas mit dazu zu tun? Oder mir kamen die Ärzte in dieser Hinsicht auch ziemlich ehrlich bisher vor. Die haben gesagt, okay, wir haben genug für Geld verdient, wir können jetzt wirklich machen, was wir lustig sind. Ja? Ehrlich ist natürlich immer so ein schwieriger Ausdruck, aber denke ich prinzipiell auch, dass die Ärzte einfach machen, worauf sie Bock haben. Ich denke, bei sowas haben sie wirklich keinen Einfluss. Also Fritz präsentiert das Konzert. Also wir präsentieren das Konzert von KISS und den Ärzten und ich weiß nicht, wenn da irgendwo noch Werbung stattfindet von einem anderen Sender. Auf der Karte ist eben, auf der Eintrittskarte ist. Dann ist das eine Sache vom Veranstalter, dann haben die das immer bei ihren Karten. Also da haben die Ärzte überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist zum Beispiel auch eine Gruppe, wo mir das ziemlich auffällt, dass die wirklich, wo ich das vertreten kann. Wenn die sagen, wir machen das, worauf wir Bock haben, dann glaube ich denen das. Ja, natürlich auch. Die haben das bisher so wirklich gut durchgehalten. Bist du denn, also ich finde es ja interessant, ich habe immer den Eindruck, dass so viele Leute das gar nicht interessiert, dieser ganze Kram drumherum und im Hintergrund und so. Also ich glaube, ich habe immer den Eindruck, ich mache mir mal ein bisschen viel Gedanken drüber. Nee, denke ich, was weiß ich, ich habe viele, viele Freunde in Ostdeutschland, in Russland, in Litauen oder sowas gehabt. Mhm. Und die sind zurzeit ja mal so auf dem Trip, oh, nach Deutschland, da gibt es viel Geld zu verdienen oder so. Und ich versuchte denen immer ein bisschen von Deutschland zu erzählen und dass das eben echt nicht alles bloß so einfach ist und Geld verdienen und gut. Und dann habe ich zum Beispiel den Song, es gibt tausend gute Gründe, habe ich den mitgenommen von den Hosen und habe den vorgelesen. Pass auf, in Deutschland gibt es Gruppen, die machen solche Texte. Mhm. Ihr müsst noch ein bisschen mehr gucken, ihr müsst noch ein bisschen mehr nachfragen. Das ist einfach nicht nur herkommen, Geld verdienen, besser leben als bei euch. Hm. Hier gibt es auch noch ganz andere Dinge. Also insofern konnte ich das bisher auch immer vertreten, weil ich die mitnehmen konnte. Hm. Ja, wenn ich jetzt so, was weiß ich, ist ein komisches Gefühl dabei. Ja, ging mir auch so. Also deswegen, das ging zwar so super schnell in der Diskussion, auf einmal waren wir da drin, aber war mir auch durchaus ein Bedürfnis. Also ich hatte auch so ein bisschen mir vorgenommen, dass man das durchaus anspricht. Ich wusste nicht, ob man das wirklich so auf dem Sender machen sollte, aber dann war es halt soweit. Deswegen Frage, ob es nochmal, weiß ich nicht, ob ihr nochmal zusammenkommt und nochmal wieder drüber diskutieren werdet oder ob das jetzt erstmal gut ist angesprochen worden und ist jetzt erstmal vorbei. Also ich glaube, zwischen uns jetzt, also ist nichts geplant, sagen wir mal so. Gut. Also ich denke, dass man das bestimmt nochmal weiterführen kann und wird, wenn ich nochmal mit denen reden darf. Aber das passiert, also so wie sie es mir erzählt haben, kommt das wirklich von allen möglichen Seiten. Und sie hören es in Interviews immer wieder. Insofern ist da, glaube ich, auch so ein bisschen ja dieses Ding, dass sie einfach die Schnauze voll haben und es nicht mehr hören wollen und deswegen halt gleich losschießen. Ich war auch völlig überrascht, dass es so aggressiv wurde sofort. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass ich sie irgendwie da jetzt super angepöbelt habe. Das war so getroffene Hunde bellen. Wie bitte? Das war so getroffene Hunde bellen. Ja, ich glaube ja. Hm. Gut, ist Kuttner jetzt nach Hause gegangen? Nee, zum Glück nicht, weil ich gehe jetzt nach Hause gleich. Gut, ich danke dir. Wie heißt du nochmal? Wie bitte? Wie heißt du nochmal? Falco. Falco, alles klar. Gut. Bis dann. Zu Sie. Ciao. Ja. jetzt hast du die Hosendiskussion nochmal, aber wahrscheinlich nicht. Ich bin aber Kim ins Wort gefallen. Nee. Allerdings, ich war völlig überrascht. Toll, oder? Allerdings, ich bin total stolz auf dich. Ich dachte, da habe ich nichts zu sagen. Ah. Ich habe die Sendung ja leider nicht hören können. Von daher konnte ich mich daran jetzt auch nicht beteiligen. Ja, wie findest du denn den Song? 10 kleine Jägermeister. Scheiße. Naja. Unbedingt ganz wichtig. Ich erkläre dir das gleich, Jörn. Warte. Ja, ich habe auch noch eine volle Überraschung für dich. Nee, echt? Ja, eine super Überraschung. Wenn es eine Platte ist, spielen wir die gleich und dann erkläre ich dir, was jetzt kommt. Aber ich muss ganz kurz sagen, kannst du dich daran erinnern, dass am letzten Sonntag im Wahrheitsblumen hat doch Tilly angerufen, ne? Ja. Tilly heißt er. Wenn Tilly zuhört, der muss unbedingt anrufen. Ganz, ganz wichtig. Also er braucht auch nicht auf Sendung Tilly, oder wen so. Meinst du jetzt mit dem Bundeswehrmenschen? Genau. Der muss unbedingt anrufen, weil ich erkläre es dir gleich, warum. Ich kann's der ruft öfter an, der wird bestimmt anrufen. Wenn der öfter anruft und du ihn heute hast und er nicht jetzt sofort anruft, warte, wir können ganz kurz gucken. Dann gebe ich ihm ein Zeichen. Ja, dann ich sag dir, was du dann machst. Also aber gleich. Es klingelt kein neues Telefon, ist jetzt da vielleicht nicht dran. Naja, die anderen. Tilly, wenn du dran bist, ruf mal an. Wenn du zuerst, ruf mal an. Ja, unbedingt, ist ganz wichtig. Ist deine Sendung, entschuldige. Ach so, bitte. Nee, ich habe noch eine andere Überraschung. Ich habe nämlich ein Radio mitgebracht. Ich wollte mal sehen, wie du das im Radio Fritz hören. Echt? Ja, sag mal was. Ach, das koppelt nur, oder? Koppelt. Warte mal, ich mach mal dein Mikro aus. Ach so, geht ja nicht, dann hören wir es ja nicht. Ja. Ach, na das ist ja blöde. Kann man nur auf fremde Sender hören? Zum Beispiel die? Oh, müssen wir nicht hören, oder? Nee, warte mal. Wo wirst du? Nee, ne. Nee, sind wir glücklich. Ich geh mal die Sender durch und du musst mal sagen, wo du stehen bleiben würdest ungefähr. Ja, mach mal. Warte mal, ganz kurz einmal zurück. Naja. Echt? Nee. Doch. Beim Autofahren? Ah, nee, weiter. Nee, würde ich mir anhören. BBC, ja, ich mal anhören. Warte mal. Da würde ich gleich auch, da werde ich gleich bleiben. Das ist weiter. Ein Sender, du. Nee, weiter. Ah. Nee, weiter. Auch nee, oh, weiter, weiter, weiter. Oh, Wacker, wa? Nee, weiter. Nee, weiter. Warte mal, hier sind zwei neue. Ich fahr mal ganz kurz. Mach mal leise. Hallo, bist du Tilly? Nee. Nee, dann müssen wir dich erstmal kurz rausschmeißen. Tut mir leid. Hallo, oh, bist du Tilly? Ein toller Sender. Tilly. Nee, sorry, dann müssen wir kurz nur Tilly anrufen im Moment. Ja, dreh mal weiter. Da würde ich auch bleiben. Ach nee. Ach, dumm. Ist auch ein bisschen gesichtslos. Nee, hört man ab und zu schon. Hey, und das ist zu Ende. Da würden wir bleiben, oder? Wie, hast du keinen Polizeifunk mehr drauf? Nee, glaube nicht. So alt ist das nicht, ne? Nee. Mach mal uns. Ach, das ist nur, naja, hab ich ja, dann koppelt das. Warum denn? Warum koppelt denn das? Halt aus demselben Grund, warum es bei den Hörern koppelt. Aber wenn du was sagst, sag du mal was. Ich sag jetzt was, siehste. Ist doch klar, warum es koppelt. Das ist ein toller Sender, oder? Hör mal hin. Das ist doch geil. Ja, da würde ich bleiben. Das ist doch toll. Ja, ja. Super. Oder? Das kriegt man doch viel zu selten. Ja, total genial. Prima. Klasse. Ja, und wenn man mal jetzt die Gebühren runterrechnet. Kannst du mal aufhören damit? Ich hab einen Kopfhörer auf, danke. Oh. Ach, ist das ärgerlich. Warte mal, jetzt sind ganz viele. Ich gucke mal, ob Tilly dabei ist. Meine Sendung hören. Was ist da, Tilly? Mist. Johnny? Ja? Sag mal, kommst du von WDR 1? Nee. Nee. Echt nicht? Nee. Du warst nicht bei WDR 1? Nee, nie. Du hörst dich so an. Finde ich auch. Inwiefern jetzt? Irgendwie Westdeutsch, wa? Danke. Nee, mehr zu ernsthaft. Nee, so ein bisschen Kölsch. Nee, bin ich wirklich nicht. Ich habe immer in Berlin gesendet. Naja, da kann man nichts machen. Ah ja, nö, das ist ein rheinisches Gemüt, Johnny. Tut mir leid. Scheiße, komm nicht von WDR 1. Hallo, ist da Tilly? Nee, das ist nicht Tilly. Da hallo, ist da Tilly? Ja, das war bestimmt nicht Tilly, der kann nämlich reden. Hallo, ist da Tilly? Leck mich. Ah, super, du hast ja wieder geile Hörer Warum? Dran. Na, hab ich aufgerufen oder hast du aufgerufen? Ich hab überhaupt nicht aufgerufen. Das galt jetzt alle dir. Nö, ist deine Sendung. Ich das breit von mir ab. Wir können ja mal fragen. Leck mich, wen? Ey, willst du hier ans Mikro kommen? Ist deine Sendung. Ja, wollen wir mal den Platz tauschen? Ja. Toll. Platztausch. Das ist schon prima, oder? Ja, das ist schon gut. Das ist professionell. Ist das blöde? Man kann jetzt... Wir hätten, ja, ich hätte vorher die Mikros Sendung auf links und rechts drehen müssen. Dann hätte man das richtig stereophon hören können, wie wir die Seiten wechseln. Mach Ach so. Mal, mach nochmal. Mach mal links und rechts. Warte mal, wo ist sie hier? Links und rechts. Ich bin rechts, oder? Und jetzt... Wenn man jetzt, also ich bin hier links oder so. Und jetzt gehen wir mal rüber und jetzt machen wir immer mal ganz schnell rüber. Ruckzuck, okay. 1, 2. Los. Und schon sind die Seiten gewechselt. Wahnsinn. Aber man hört. Clever, oder? Ja. Und man hat aber keine Schritte gehört. Nee, weil wir es nicht gemacht haben. Ich mäuschenmäßig gemacht habe. Johnny, ich habe hier ohne Musik mitgebracht. Spiel mal. Weil, machst du meine Stimme wieder in die Mitte, bitte? Im Grunde, warum denn? Danke. So können die Leute mit dem Balanceregler können die dich wegdrehen zum Beispiel. Aber dann verstehen sie ja noch weniger, was du sagst. Nö, das stimmt nicht. Doch. Ich glaube, dass mein Reden immer eine durchaus monologische Qualität hat, selbst im Dialog. Bin ich überzeugt, ja. Achte du als leise Selbstkritik, die ich an mir selber geübt habe. Und ich bitte aber davon abzusehen, dadurch, dass ich das selber häufig mache und ausgiebig diesem Laster der Selbstkritik fröne, bitte ich alle anderen davon abzusehen, das mich funktioniert zu kritisieren. Ja, ne? Das funktioniert, ja. Dass ich habe bei dieser letzten Verlosung, die über Postkarten lief, auch geschrieben, wir müssen natürlich dazu schreiben, wie toll die Sendung ist. Hat fast jeder gemacht, obwohl das natürlich, ich lasse mich Ach, davon das, natürlich da nicht... Ach, da forderst du die auf? Ja, natürlich. Wie toll die Sendung ist? Ja. Und Johnny, wenn du jetzt selber dich mal loben wolltest oder einen Lob hören würdest... Zu dir selbst. Wie müsste das formuliert sein? Hast du dir da mal Gedanken gemacht? Ich habe mir da nämlich Gedanken gemacht. Also nicht wie ein Lob zu dir aussehen sollte, sondern zu mir. Wie dein Lob dir selber gegenüber aussehen Nee, wie andere Leute dich loben sollten, wenn sie dich loben sollten. Es gibt ja zum Beispiel, ja, Brecht meinte davon, auf seinem Grabstein sollte, er hat Vorschläge gemacht und wir haben sie angenommen. Klingt ein bisschen bescheiden, aber größenwahnsinnig. Das ist natürlich toll, oder? Mhm. Größenwahnsinn in bescheidener Verpackung. Er hat Vorschläge gemacht, wir haben sie angenommen. Und was sollte auf deinem Grab stehen? Nee, jetzt bist du ja erstmal dran. Ich hab dich ja gefragt. Weil du hast dir Gedanken drüber gemacht, ich noch nicht. Ach so, das stimmt. Ja. Wie lange brauchst du dir, wenn du dir Gedanken machst, wie lange brauchst du da ungefähr? Ich glaube, ich mache mir über die Frage, wie ich gelobt werden möchte, keine Gedanken. Ich möchte ja, so, glaube ich, möchte auch, so. Das ist die sehr gedankenlos. Ja? Kinder, schreibt mir Karten, dass das hier die geilste Sendung ist. Ich sag's dir. Ich möchte so gelobt werden, dass ich überrascht bin. Stehst du? Du möchtest so gelobt werden, dass du wirst jetzt gleich überrascht sein. Nein, dann würde ich stark hoffen. Da apostrophieren dich Leute als Vorbild. Und die machen das nicht mit dieser debilen Johnny-Nummer, sondern die sagen, hey John. Cool. Oder? Richtig, also die sprechen dich an wie den Erwachsenen. Ja, das ist schon mal gut. Und sind selber gestandene Rocker, die dich quasi als Vorbild da apostrophieren. Und Mach so mal. Hört sich das dann an. Super. Super geil. Und die singen, hey John. Von dir haben wir das gelernt, eine Matte zu tragen und cool zu sein. Das ist Beatles, ne? Hey John. Hey. Heike. Hey John, der auf dein Name stand. Hey John. Und meine Haare trug ich ganz genau wie du. Richtig, kurz, rot gefärbt. Was du zu hören, hört ihm zu. Ja, deine Sendung verfolgt die Jungs. Cool. Du wecktest in mir Dinge, die mir neu und fremd. Tja, Jungs, falsche Sendung trotzdem, ne? Es war ein Lied, das mir Alte Plan Bechens. Mal Stiel. Das ist die Zeile, wo ich immer mitsinge. Und viele Stunden hatte ich oft keine Ruhe. Ja, das ist klar, zwei. Hör nicht dein Lied, gib diese Chance. Ja. Das ist unfassbar, die Nummer. Toll, oder? Nee. Und die meinen dich? Nee, zum Beispiel, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn die Nummer jetzt wirklich für mich wäre. Die ist für dich. Dann würde ich sagen... Ja. Tut mir leid, aber nein, danke. Nee, das ist natürlich so ein Kids-Lehrpunkt, ja? Ja. Die Tote-Hosen-Diskussion quasi ist. Nee, nicht wirklich. Macht man sich da eine Vorstellung, wenn man vorne auf der Bühne steht, wird man in Herzen und Hirn junger Pudis anrichtet zum Beispiel? Nee, kannst du ja nicht. Vor allen Dingen, damals war es ja noch schwieriger. Johnny, wird bis zu Ende gehört. Du, ich zähle in die Regler nicht runter. Dann mache ich hier lautstark und leise an meinem Kopfhörer. Nee, genau. Hey, Jordan. Und jetzt alle da vom Radio. Ach, scheiße, jetzt ist der Nee, jetzt ist Querflöte. Oh, Querflöte, echt? Das ist nicht Deutschrock. Deutschrock ist immer Querflöte. Oder Saxophon. Oh, scheiße, jetzt habe ich mich ja voll wieder in die Nesseln gesetzt. Wieso? Ach, klär ich dir gleich. Ah. Jetzt alle. Erinnere mich mal dran, dass ich dir gleich die Tilly-Geschichte erzähle, damit du das nicht vergisst. Nee. Nee, nee. Deine Lieder schweigen nicht. Nicht. Nicht. Nicht. Nicht. Tja, Johnny. Da reimt sich Licht drauf. Nicht alle, was im Osten singen konnte, war Kampfgruppe. Zeig ja nicht, ich hab ein Gospelchor gesagt. Die Hörer laufen Amok, die singen ja alle mit, die Lämpchen flackern im Rhythmus. Toll. Bisschen wie Weihnachten, ne? Aber kannst du mal einen Anfang setzen? Nochmal einen Anfang setzen? Ja, weil da gibt's eine Zeile, die ganz bezeichnend dafür ist, für das, was ich an deutschen Texten nicht mag. Ja, dann mach ich. Mach mal nochmal einen Anfang, dann sage ich dir die. Mach mal richtig live, wa? Kann man zuhören? Ja, kann man zuhören. Jürgen, Dr. Jürgen Kuttner setzt jetzt die Platte zurück, live. Naja. Nicht ganz am Anfang, aber ich sag dir, wenn die... Wenn es kommt, dann kannst du immer die Nadel ein Stück zurückziehen. Das ist Akkorde, du. Ah, ja, oder? Dreimal so auf der Gitarre geschrammelt und schon im Herz getroffen. Ich jedenfalls. Wilde Schnitt in meine Wand. Jeder Schnitt in meine Wand? Ja, ist schon mal. Das ist aber egal. Ah ja. Das ist auch schlimm, aber es kommt noch schlimmer. Das ist eine geile Zeile. Das ist okay. Das ist auch okay. Das ist nicht. Nee, das ist aber schon schlimm. Das ist wie Fanta 4. Das ist eine ganz schlimme Zeile. Mach mal Stopp kurz. Du wecktest in mir Dinge, die mir neu und fremd. Diese komische, damit es sich reimt. Ah, schlimm. Jetzt hören wir uns das gleich nochmal an. Mhm. Mann, der geht aber rückwärts, ist der Spiel, der viel langsamer. Ja, also aus aber klingt doch geil, Botschaften oder? Drin wahrscheinlich. Oh, ja, da. Ja, da ist er. Man hört und versteht es ja rückwärts ein bisschen, finde ich. Du wecktest... Was? Die mir neu und... Das stimmt aber, Johnny. Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Das ist aber... Ja, das ist vielleicht ein bisschen ungeschickt formuliert, aber trifft den Nagel auf den Kopf. Das ist scheiße formuliert. Finde ich nicht, ist toll aber formuliert. Ansonsten, formulier du das mal jetzt besser. Ja, nehmen wir mal an, du wirst jetzt irgendwie John Spencer-mäßig, müsst du jetzt dastehen, die Gitarre cool in der Hüfte, ja, John dass Spencer du den linken Arm kaum da ans Griffbrett rankriegst. Du und jetzt musst du aber, du wecktest Dinge in mir, die mir fremd, müsstest du jetzt aber cool. John Spencer würde wahrscheinlich John nur auf Deutsch dann brüllen, geil. Fuck up, shit. Fuck shit up. Du wecktest in mir Dinge, die mir neu und fremd. Wow. Krieg echt Gänsehaut von. Mann, sag mal, liest du nie mal irgendwie... Nee. Hast du nie ein Poesiealbum gehabt zum Beispiel früher als nee. Junger Mensch? Hast du nie Lackbilder gesammelt? Nee. Bist du immer nur so mit verwahrlost, ungewaschen und so durch die Straßen gelaufen? Hm. Ja? Mhm. Und dachtest, Clash ist die... Ey, Jürgen, geilste Band mit Südseemusik. Dr. Jürgen die Kuttner. Die geilste Südseeband-Musik. Dr. Jürgen Kuttner wagt es, Jamaika. Nach der Sichtung von Rootboy zu sagen, Clash ist kein Punk. Ich meine, ich glaube ja, echt. Rootboy, das war doch ein Aufklärungsfilm. Ja, stimmt. Wie man ihn bei der NVA mal sehen durfte. Ja, ein bisschen propagandistisch waren die ja. Ein bisschen propagandistisch, aber die Musik war natürlich besser als im Osten, muss ich schon zugeben. Aber es ist natürlich Südseemusik. Die Kollegin Kerstin Koch, die steht draußen und memoriert schon die Nachrichten. Südseemusik. Wollen wir mal so rinnen lassen? Südseemusik. Ich wollte jetzt nur deinem rheinischen Temperament ein bisschen entgegenkommen. An deine alten Karnevalstradition anknüpfen. Echt? Hab ich verdrängt die Zeit. Ey, du bist echt voll eine WDR-Stimme, Johnny. Hat dir noch keiner gesagt. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ja. Auf du bist WDR im ORB, bist ein bisschen falsch. Also darum hast du bloß so einen Exotenstatus. Nee, aber ist ja doch nett, dass man... irgendwie denkt, ja? Dass Soundgarden andere Sender, am Dienstag mit dem WDR1. Dass mich auch andere Sender nehmen würden. Schon interessant. Meinst du? Ja, weiß ich nicht, denken manche Leute. Nee, andere Hörer würden dich anderen Sendern bloß zuordnen vielleicht. Wenn du jetzt so ein... Was glaubst du, wenn man dich zuordnen würde? Das BBC. Ist klar. Oder? Hm, bestimmt. Na, was denn sonst? Nee, komm, wir überlegen mal jetzt ja nicht. Aber kick auf anderen Sendern, ob da schon Nachrichten sind? Ja, guck mal. Und dann können wir vergleichen. Ach, das ist jetzt der falsche Sender hier. Mal runter, mal kicken. Dann kann Kerstin Koch mal voll hier gehen. Auf anderen Sendern ist doch nicht im Halt Nachrichten. Ach so. Ja, Kinder, wenn jetzt... Und sich treiben lassen. Das Nachrichten. Sich treiben lassen, das ist geil. Beugt sich tief nach vorne. Freigegeben, der Ball kommt. Au, Fußball. There were moments when I was pretty sure that someone else was going to... Das ist ja Fernsehen, oder? Nirgendwo Nachrichten, ey. Wenn ja, Nachrichten, dann nur Nachrichten. Total supergeile hier bei Fritz oder mit Fritz oder und mit Kerstin Koch. Welches Mikro willst du denn haben, Fräulein Koch? Das da. Das hier? Ja. Mit Popschutz oder ohne? Das alte WDR1-Mikro will sie haben. Kick mal einer an. Und mit Kopfhörer. Und mit Kopfhörer. Tschüss. Tschüss. Ja, Johnny, du musst den absetzen vorher. So. Wir können dir nicht später. Ja, ist vielleicht schöner, aber dann hört sie nur auf eben Ohr. Naja, wobei. Das hat wieder gesessen, du. Halleluja. Dann wollen wir anfangen mit den Nachrichten, oder? Yep. Bist du bereit, Kerstin? Ich bin fertig. Du hast sie jetzt auch alle drauf, du hast sie ja mehrmals durchgelesen? Ich habe die auswendig gelernt. Also, ihr habt irgendwo schwierige Namen oder Stellen, an denen ja, man stolpern ja, ja, könnte? Ja, sag mal vorher, damit man, du kannst jetzt in aller also Ruhe die, sagen. Also diese türkische Mannschaft soll heißen Trabzonspor. Sag mal nochmal. Oder so Spor, ich weiß es nicht. Trabzonspor. Gut, als solche sollte man das dann nachher hören. Ja. Ach, ich muss ja sagen, wie spät es ist. 22.34 Uhr. Kurzinfo. Proteste gegen die Durchsuchungs- und Räumungsaktion der Polizei in der Kreuziger Straße in Berlin-Friedrichshain haben am Abend rund 300 Menschen friedlich demonstriert. Bei der Polizeirazzia am Vormittag waren 5 Personen festgenommen worden. Fahndungserfolg. Die Brandenburger Polizei hat im Zusammenhang mit dem Angriff auf 2 britische Studenten in Oranienburg 2 18-Jährige gefasst. In Eisenhüttenstadt konnte ein 2. junger Mann ermittelt werden, der an einem Überfall auf 2 Franzosen beteiligt gewesen sein soll. Krisentreffen. In Genf beraten Vertreter der EU und internationaler Hilfsorganisationen über die Versorgung der Flüchtlinge in Zaire. Rund 600.000 Menschen sind aufgrund der Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Tutsi-Rebellen von jeglichen Hilfslieferungen abgeschnitten. Lösungssuche. Israelische und palästinensische Unterhändler haben am Abend in Tel Aviv ihre Hebron-Verhandlungen fortgesetzt. Differenzen gibt es vor allem wegen der israelischen Forderung, Bewaffnete künftig auch in den palästinensischen Stadtteilen von Hebron verfolgen zu können. Neuvorstellungen. In Leipzig ist am Abend das 39. internationale Doc-Film-Festival eröffnet worden. In den kommenden 5 Tagen werden insgesamt 255 Dokumentar- und Animationsstreifen gezeigt. Wetten, dass wir Sport haben? Ah ja, Sport, habe ich vergessen zu sagen. Wir haben Sport. Wir haben Sport, hat gewonnen die Wette. Sport. Auswärtssiege. Der Hamburger SV und Schalke 04 sind im Fußball-UEFA-Pokalwettbewerb eine Runde weiter. Der HSV erreichte bei Spartak Moskau ein 2:2 und die Schalke ein 3:3 bei Trabzonspor. Ausgeschieden ist Borussia Mönchengladbach. In Monaco gewannen die Gladbacher zwar mit 1:0, sie hatten jedoch das Hinspiel mit 2:4 verloren. Wetten, dass wir Wetter haben? Ja. Wetter. Nachts Regen und starker Wind um 6 Grad, am Tage Schauer um 10 Grad. Jetzt hüte ich mich aber. Verkehr. B320, Lieber Rose in Richtung Guben zwischen Schengen, Löbern und B97 Stau wegen Zollabfertigung. Weißensee, Vollsperrung der Röckelstraße zwischen Rennbahn und Nüsslerstraße. Grund sind Sturmschäden. Umleitung über Nüsslerstraße, Berliner und Rennbahnstraße. Und Charlottenburg, bis 24 Uhr finden auf der Heerstraße zwischen Teufelsseestraße und Vandalenallee Kranarbeiten statt. Umleitung über Reichssportfeldstraße, Trakehner Allee, Olympische Straße, Reichsstraße zum Theodor-Heuss-Platz und in Gegenrichtung. Oh, das war eine tolle Fritz-Kurz-Info. Wow. Inklusive Sport, Wetter und Verkehr von Fräulein Kerstin Koch, die übrigens eingekleidet wurde von Herrn Koch. The Crazy World of Fritz präsentiert Music live in Berlin. Schwere See, schwere See, mein Herr. Element of Crime. Schwere See, schwere See, mein Herr. An einem Sonntag im April. An einem Sonntag gemacht. Element of Crime am 5. November in der Arena. Verbrochen, verhaftet und freigesprochen von Fritz. So, dann könnten wir jetzt glücklich anfangen, oder? Ja, fangen wir mal an. Oder? Ja, not. Gibt keinen Widerspruch, sagt keiner was. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Guten Abend, verehrte Feinschmeckergemeinde. Es ist ein altes Sprichwort in der Feinschmeckerei, dass der Hering, wenn er selten wäre, eine Delikatesse sei für Millionäre. In diesem Spruch ist eine tiefe Wahrheit und Weisheit verborgen, denn Millionäre verstehen selten etwas vom Essen. Das soll nämlich damit gesagt sein. Für sie ist aller Maßstab das Geld und für eine Speise der Preis. Das ändert aber nichts an der erfreulichen Tatsache, dass eine Delikatesse auch dann eine Delikatesse bleibt, wenn sie wohlfeil ist. Guten Abend, herzlich willkommen zu einer der wohlfeilsten Sendungen, die im Moment zu hören ist. Können wir gleich nochmal überprüfen, welche, was so an anderen Sendungen hier passiert? So hört sich andere Radio an. Ist doch total nervend, oder? Das bringt doch ja nichts. Da hören wir doch lieber hier Sprechfunk. In aller Frühe kann man schon ihren Flöten. Falsch, falsch. Oh, ist das scheußlich, was die anderen Sender alle bringen. Was denken die sich eigentlich? So kriegt man doch keine Hörer. Sophie Reuss, ist jetzt alle klar, oder? Sprechfunk, Zeit, die Kerzen ins Fenster zu stellen, sich das kleine Schwarze anzuziehen und nochmal den Lippenstift nach aufzulegen. Wie fangen wir an? Am besten fangen wir an mit dem Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Ja, dass wir zügig hier jetzt in die Sendung reinkommen. Ich kann ja vielleicht auch schon mal die Telefonnummer sagen. 74 81 110 in Potsdam. 74 81 110 in Potsdam. Wobei, ich kann die eigentlich auch, das finde ich, glaube ich, eigentlich auch schick, wenn ich die zum Beispiel einfach ansagen lasse, die Telefonnummer. Aber dazu müsste ich hier irgendwie etwas professioneller am Gerät sein. Jetzt dann sagen wir mal, lassen wir die Nummer ansagen. New dry eyes to Potsdam. 74 81 110. Cool, oder? Voll Multikulti. Morgen, Jürgen. Hi! Wie du schlafen? Heute oder grundsätzlich? Na, vorletzten Mittwoch natürlich. Gut, danke. Schön. Ey, das Wasser kocht. Heute oder grundsätzlich? Ach Jürgen, es ist 9 Uhr morgens. Ah ja. Um diese Zeit vertraue ich diese Art von Scherzen. Wenn ich ein Dichter wäre, dann würde ich immer großartige Dichter auf die schlechte Laune schreiben. Ja, werd Dichter. Hol einen Stift. Nee, ich lese jetzt erstmal meine Zeitung. Ja? Ja. Soll ich mich in der Zwischenzeit mit Johnny unterhalten? Kohl im Hungerstreik. Ich will schon ernst genommen werden. Was? Ich will schon ernst genommen werden. Ja, unterhalte ich mit Johnny. Heute oder grundsätzlich? Hör mal, was hier steht. Das KDW eröffnet eine neue Psychoabteilung. Toll, wa? Heute oder grundsätzlich? Heute. Das war eine prima Einführungspreise. Guck mal hier. Selbsterfahrungssitzgruppe ab 599. Ach. Bachblütensträuße ab 5,80. Ah ja. Krisenfestiger 9,90. Ja, ehrlich? Charakterstärken. Sechsteiliges Sortiment 89,90. Ein großartig. Toll, ne? Ich glaube, da gehe ich hin. Ja? Naja. Aha. Ich bräuchte auch mal wieder ein bisschen Lebenslust. Haben die jetzt bestimmt auch im Angebot. Wär voll cool. Ja. Brauchst du vielleicht auch was? So. Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein? Ja. Da haben die bestimmt was, wie wir zusammen wohnen. Super. Ja, schön, freue ich mich. Das freut mich. Ich werde es Johnny auch sagen. Dem wird es auch freuen. Ja, gute Idee. Gehen wir zu dritt. Ja, das ist doch eine klare Ansage. Paul Enker, und das war letzte Musik für euch. für alle beladenen, leidenden, für alle, die es schwer haben. Für all die, die der Wind seitlich zu knicken droht. Für all die, die nur schwer Tritt fassen. Und für die war jetzt nicht nur die Musik, sondern für die soll auch die folgende Sendung sein. Ja, so Ansagen, also so bestimmte Ansagen müssen auch ein bisschen nachwirken. Ich hoffe, ihr habt euch alle ordentlich zurechtgemacht. Das hat eine schöne Sendung, Kirat. Die ja eigentlich wieder der Ich-Forschung dienen soll. Und mit Ich bin nicht ich gemeint, sondern ihr. Alle. Hm. Was mache ich denn jetzt? bisschen Werbung hier vielleicht so. Rufen? Nee. An alle Arbeiter an. Ja? Kinder, dass ihr euch konzentrieren könnt. An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. Völlig neu, völlig anders und immer was los. Hebt den Hörer ab und los geht's. Das ist so toll hier unter dieser Nummer. Neu. 500 Leitungen geschaltet. Anrufen und verabreden. Das ist genial, einfach. Lass uns nicht warten. Ruf an. Sofort Kontakt zu netten Damen und Herren für gelegentliche Treffs. Ruf sofort an. Netten, plaudern, Spaß haben. Tolle Mädels, tolle Jungs. Will dich jetzt rein. It's crazy. It's cool. It's toll. It's toll. It's toll. Und jetzt sind wir unsicher, ob die Werbung jetzt bei euch richtig verfängt. Mein Eindruck ist so, wie wenn es nicht der Fall wäre, kann ich auch nichts dafür. Vielleicht sollte ich einfach das Thema hier nochmal ein bisschen explizieren. Viele der letzten Sendungen drehten sich ja schon um euer Ich. Heute noch ein besonderer Aspekt. Die Frage ist ja, wenn man Ich sagt, denkt man ja immer, das ist so eine Geschlossenheit, so was Großes, man kennt es oder man kennt es vielleicht nicht, aber auf jeden Fall ist Ich da. Das stimmt natürlich. Die Frage ist aber, wem gehört Ich? Gehört Ich einem tatsächlich selber? Seid ihr im Besitz von euch selbst oder gibt es Teile von euch oder sagen wir mal Teile vom Ich, Teile eures Ichs, die durch andere okkupiert werden, von anderen besessen werden, von anderen im Besitz anderer Leute sind. Das glaube ich durchaus eine Überlegung. Zum Beispiel Arbeitgeber, die verstehen ja auch, einen seines Ichs wenigstens partiell zu enteignen. Aber nicht nur Arbeitgeber, möglicherweise auch Partner, Kinder, Großeltern, Leute, die man hofft zum Beispiel zu beerben. Wer damit Erfahrung hat oder wer damit Probleme hat oder welche Gedanken, wer bereit wäre, Gedanken zu diesem Komplex zu machen, beziehungsweise gemeinsam im Gespräch mit mir, ich werde versuchen, euch nicht allzu sehr zu unterbrechen, Gedanken zu entwickeln oder möglicherweise Perspektiven, die bis dahin so noch nicht da waren, die können dann alle hier anrufen. Und das wäre auch schön, sagen wir, wenn jetzt möglicherweise noch ein kurzer philosophischer Nachtrag, also wenn jetzt zum Beispiel junge Philosophiestudenten, die sich, sagen wir mal, auf Fichte kapriziert haben oder auf Max Stirner oder irgend so was abgedrehtet, Hegel oder so was, wenn die einen kurzen Vortrag zum Thema Ich halten können, dann wäre ich sehr stolz und dann wäre, glaube ich, der Sendung damit auch durchaus gedient. Glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Jede andere Polizeidienststelle. Genau, und ihr wisst, es gibt nichts Schlimmeres, als unüberlegt hier anzurufen. Darum habt ihr jetzt nochmal 3 Minuten zur Zeit, sagen wir mal, den Gesang von Jacques Brel zu lauschen, euch in den Hüften zu wiegen und gleichzeitig eure Gedanken arbeiten zu lassen, ja? Ja? Ja? Ja? Nee, dann will ich mir vielleicht noch... Also wie die bisschen beim Eishockey war, da stecken die doch auch immer die Köpfe zusammen und überlegen nochmal, ach, was haben wir bisher falsch gemacht, oder? Ja, ich wage zu bezweifeln, dass die dabei überlegen. Meinst du? Ja. Naja, gut. Andererseits können die jetzt auch nicht die Köpfe zusammenstecken. Aber findest du nicht wichtig, dass, sagen wir mal, um an so einer Sendung teilzunehmen, dass man da ein bisschen was überlegen sollte sich? Ich denke mal, das hängt ganz davon ab. Vom Thema. Inwieweit man sich sonst im Alltag auch damit beschäftigt oder nicht? Naja, aber man hat doch, glaube ich, jetzt aber auch die Chance, man ist hier sonst rauskatapultiert aus dem Alltag, ja, befindet sich in so einer Zeitoase, in so einer Oase auch der Nachdenklichkeit oder sagen wir mal in einer potenziellen Oase möglicher Nachdenklichkeit. Und ist virtuelle Nachdenklichkeit sollte jetzt umschlagen in reelle Nachdenklichkeit. Verstehst du, was ich meine? Was ist denn virtuelle Nachdenklichkeit? Da ist, du hättest viel einfacher fragen können, ob ich verstehe, was ich meine. Ja. Hätte ich gleich mit Nähe antwortet. Ach so, jetzt wird's. Ja, so müsste, jetzt wird's, ansonsten wird es eine umständliche Antwort. Kai, bist du denn ein junger Philosophiestudent und möglicherweise Max Stirner Spezialist? Naja, leider beides nicht. Ich kann mich höchstens als Hobbyphilosoph bezeichnen. Du bist ein Hobbyphilosoph. Und wie sieht denn Hobbyphilosophieren aus? Also sitzt du dann auch da und versuchst die Klassiker, sagen wir, des philosophischen Denkens zu studieren, Exzerpte zu machen, zu konspektieren und, sagen wir mal, mit Fachleuten darüber zu reden? Oder sitzt du da und denkst, naja, der Sinn des Lebens, dem werde ich doch auf die Schliche kommen, ja? So wie jedes Kreuzworträtsel zu lösen ist, sind, glaube ich, auch wahrscheinlich die wichtigen Fragen, die das Leben an mich stellt, durchaus zu beantworten. Und zwar von mir und zwar durch Nachdenken. Also Ersteres kann ich leider jetzt nicht bestätigen. Also, was kannst du jetzt nicht bestätigen? Also, ich habe wieder so eine komplizierte Frage gestellt, dass mir deine Antwort überhaupt nicht weiterhilft. Also ich meine jetzt, dass ich jetzt dann irgendwelche philosophischen Klassiker mir jetzt reinziehe oder so. Also meine Philosophie, also oder meine Hobbyphilosophie sieht eigentlich eher so aus, dass ich mir schon also über ziemlich viele Sachen halt Gedanken mache und halt auch Gedanken mache natürlich über den Sinn des Lebens sozusagen. Ja. Und natürlich das auch umso mehr, als dass ich jetzt, sag ich mal, doch irgendwo ziemlich dicht an der Scheibe dran bin. Da fragt man sich ja auch, was soll das alles und zum Beispiel nicht. Ach, das klingt aber vielversprechend. Kai, hättest du die Geduld, jetzt noch 3 Minuten in der Leitung zu bleiben, dass man doch noch ein bisschen Jacques Brel hören kann und wie, also auch dir soll die Möglichkeit ergeben sein, dich in den Hüften zu wiegen? Naja, und gleichzeitig zum Thema, wer besitzt eigentlich mein Ich alles? Naja, aber für dich doch immer. Ja? Okay. Und aber du versprichst mir auch zu überlegen? Ja, okay, verspreche. Ich meine, 3 Minuten sind nicht viel für so eine, also grundsätzlich existenziellen, philosophischen Fragen, aber die müssen jetzt reichen. Wir haben ja in der Summe nur 3 Stunden Zeit. Okay. Ja, und wenn jetzt jeder nur 3 Minuten überlegt, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt zuhören, sagen wir mal 10.000, 5.000, irgend sowas. 10.000 mal 3 Minuten sind 30.000 Minuten. Kannst du das jetzt mal runterrechnen, 30.000 Minuten? Auf was runterrechnen? Auf Stunden? Meine Güte, nee, 30.000 durch 6. 30.000 durch 60. Durch 60. 30.000, 3.000 durch 6 sind 500. 500 Stunden. Dann hätten wir jetzt in diesen 3 Minuten, wo Jacques Brel steht, 500 Nachdenklichkeitsstunden akkumuliert. 500 Stunden, in denen gewissermaßen konzentriert überlegt würde. Damit sollten doch, glaube ich, schon wichtige Probleme durchaus zu lösen sein, oder? Ja, das ist nur die Frage, inwieweit jetzt die jetzigen Hörer nachdenkfreudig sind. Ja, naja, davon gehe ich immer aus. Ach so, du denkst, sagen wir, dass vielleicht die Hälfte jetzt überlegt. Dann hätten wir 250 Stunden Überlegungszeit. Ganz konzentriert in diesen 3 Minuten. Wenn man jetzt davon aussieht, dass es so über morphogenetische Felder sich jetzt quasi noch selber verstärkt, so eine Selbstinduktion gibt, dann könnte das fast so ein Super-GAU im Kopf geben. Hier allein durch die Sendung. Hast du eigentlich Kerzen im Fenster? Kerzen im Fenster? Nee, leider nicht. Ach, weil ich das schön fände, wenn jetzt immer, wenn die Leute sprechen können, dass da immer Kerzen im Fenster stehen. Nein, ich bin jetzt auch gerade erst gekommen von der Viertelstunde, ja. Ach so, naja, hast du aber noch, du hast jetzt 3 Minuten Zeit zu überlegen und eine Kerze ins Fenster zu stellen. Stell dir mal vor, oben kreisen wahrscheinlich einsame Astronauten oder Kosmonauten oder Spationauten durchs All. Und wenn die jetzt über Berlin, die würden jetzt rüberfliegen und denken, Mensch, was leuchtet denn da unten so toll? Das sieht ja aus wie Mexico City oder New York. Und dann wissen sie, das ist Berlin-Brandenburg. Die wissen, ach, ist Dienstagabend, kurz nach 22 Uhr. Da haben wahrscheinlich wieder Sprechfunkhörer Kerzen ins Fenster gestellt. Ist doch ein toller Gedanke, oder? Natürlich, keine Ja, Pflicht, eine Überlegung, Pflicht. Die dann Raumfahrer, die vielleicht 10 Kilometer über der Erdoberfläche befinden, dann anstellen. Und wir hier unten wissen, die denken jetzt an uns. Ist doch fast so, wie wenn sich Gott persönlich um einen kümmert. Oder? Naja, also das ist vielleicht nicht ganz so hochtrabend, aber ist schon ganz nett, ja. Super. Kai, du bleibst erstmal in der Leitung und wir hören jetzt gemeinsam Jacques Brel, ja? Okay. Vielen Dank. Quand on a que l'amour, à s'offrir en partage. Au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour? Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. On n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin. Et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les mondes de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien Jacques Brel im Olympia 1961. Ach, toll, oder? Brrr. Hallo, Kai. Ja, ja, ich habe gerade die Kerze ins Fenster gestellt. Was hast du? Ich habe gerade die Kerze ins Fenster gestellt. Super, na, da danke ich dir ja sehr dafür. Das ist ja schön. Ja, ich kann dir doch schlecht eine Bitte abschlagen. Ja? Ja. Ach, na, das ist aber nett. Das hast du aber schön gesagt. Nehme ich ja direkt als Kompliment. Also. Ja, nee, mein Dank war aber auch ganz ehrlich gemeint. Oder hat sich das voll ironisch angehört? Nein. Ich kann mich ja manchmal selbst ganz schwer einschätzen. Ja, übrigens kann ich ja gerade kurz mal eine Story, aber ich habe mir gestern ein Buch gekauft hier von Gregor Gysi, Vierte Sprüche. Ja. Kennst du, ja? Ja. Und da habe ich noch erst deins in der Hand gehabt hier, Sprechfunk. Ja. Und da ich ja momentan finanziell nicht so gut bemittelt bin, habe ich arge Wissenskonflikte gekriegt, was ich nun kaufe. Jetzt mal eine dickere genommen. Gut. So, Kai. Was machst du? Jetzt müssen wir erstmal klären, wie alt du bist. Das finde ich ja mal interessant. Ich bin 28 Jahre jung. Von wo aus rufst du an? Aus Potsdam. Aus Potsdam. Was hast du für einen Beruf? Ich bin eigentlich, also Beruf, naja, also ich bin Versicherungskaufmann, also noch nicht so richtig, weil ich noch nicht die Prüfung gemacht habe. Bist quasi noch in der Ausbildung befindlich? Nein, ich habe die Prüfung zweimal verhauen. Ach so. Ja. Und wann hast du denn deine Ausbildung eigentlich abgeschlossen? Im Januar diesen Jahres. Im Januar. Und wann hast du sie angefangen? Im April 94. Ah ja, und was hast du bis dahin gemacht? Davor hatte ich eine Umschulung angefangen zum Elektroinstallateur. Ja. Die hatte ich dann abgebrochen, weil er dann doch nicht so das Rechte war. Ja. Und was hast du denn vor der Umschulung zum Elektroinstallateur gemacht? Und davor war ich arbeitslos ein bisschen so. Ja, und davor? Und davor war ich ein bisschen selbstständig, so ein halbes Jahr. Ach, wie sah das aus? Was hast du da gemacht? Naja, das war halt mal wieder so ein typischer westdeutscher kapitalistischer Abzockverein, ne? Ja. Wo es halt darum ging, irgendwelche unwissenden Gewerbetreibenden anzurufen und dafür die Außendienste Termine zu vereinbaren, dass die halt da in irgendwelchen imaginären Broschüren Werbefläche verkaufen. Ah ja. Und was hast du davor gemacht? Und das war 91 und davor war ich Kurzarbeiter zu 0 Stunden, hab also fürs Nichtstun eine ganze Menge Geld gekriegt. Wo warst du denn Kurzarbeiter? Im Karl-Marx-Werk. Was hat ein Karl-Marx-Werk hergestellt? Eine ADKs. Was hattet ihr hergestellt? Autodrehkräne. Autodrehkräne? Ja. Autodrehkräne, ach, das ist ja toll. Ja, aber damit hatte ich bloß indirekt zu tun, weil ich war da in der Datenverarbeitung. Ach so, ja. Aber Autodrehkräne kennt man, da kennt ja jeder junge Mensch, oder? Die gibt's doch immer so als kleine Eisenautos und so. Ja, aber bestimmt nicht mehr, also dieses Fabrikat, glaube ich. Ja, das Fabrikat wahrscheinlich nicht. Ja, und jetzt hast du die Prüfung zum Versicherungskaufmann erstmal verhauen. Ja, und du wohnst jetzt in Potsdam? Genau. In einem Mehrfamilienhaus? Ja. Ja? In so einem Mietshaus? Ja, ja. Ja? Und wie groß ist deine Wohnung? Wie groß ist die? 75 Quadratmeter. Ah ja, wie viel Zimmer? Drei. Ach, da lebst du nicht allein. Naja, wie gesagt, ich lebe jetzt ja so in einer fast Scheidung schon, kann man sagen. Ach, fast in einer Scheidung schon. Eieiei. Ja. Wie lange warst du denn zusammen mit der Frau, von der du jetzt gerade dich scheiden lassen musst? Schlappe 6 Jahre. Ui. Und das klingt ja aber so, als wie wenn sie sich von dir getrennt hätte. Naja, das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte, weil also da spielt Religion eine ziemlich wichtige Rolle und so, und also das würde jetzt ein ziemlich langes Ding werden, das jetzt alles zu erzählen im Detail. Ach so, seid ihr jetzt unterschiedlichen Glaubens oder ist der eine nicht glaubend? Also ich bin, ich kann mich jetzt noch nicht als Atheist bezeichnen, sag mal so, aber zumindest kann ich eben diese Form von Frömmigkeit, wie meine Frau sie eben halt lebt, nicht teilen. Aber das hast du doch wahrscheinlich vorher gewusst, oder? Naja, darum sage ich ja, dass es eben halt ziemlich für den Außenstehenden ein bisschen schwer verständlich ist, weil da halt auch noch so psychische Sachen mit einer Rolle spielen und so. Sie ist streng gläubig und du warst aber eher atheistisch von Anfang an. Wie jetzt nochmal, also... Sie ist eher, also als ihr euch kennengelernt habt? Nee, als wir uns kennengelernt haben, da war ich auch schon, also fast gläubig gewesen, ja. Fast, aber du bist immer noch fast gläubig. Nee, jetzt bin ich also so gut wie gar nicht mehr gläubig. Ach so, und das verdankst du jetzt gewissens einer Frau? Oder reinem Nachdenken? Also dass ich jetzt so bin, wie ich jetzt bin, das verdanke ich eigentlich, weiß ich nicht, entweder dem Gott oder dem bösen Teufel oder mir selbst, keine Ahnung. Naja, aber der liebe Gott wird dich ja nicht dazu bringen, nicht gläubig zu sein. Also dem kannst du kaum verdanken. Tja, weiß man's, also Gottes Wege sind unergründlich. Ja, und dem Teufel kann man es ja eigentlich auch kaum zuschieben, oder? Der dürfte doch im Grunde auch ein Interesse daran haben, dass du gläubig bist. Weil seine Existenz hängt doch an der Gottes. Oder siehst du das anders? Also der Teufel an sich macht ja keinen Sinn. Naja, sicherlich, aber das ist nur die Frage, auf welcher Grundlage man da jetzt argumentiert. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt mal die Bibel als Grundlage nehmen würde, ne, dann würde ich natürlich dann sagen, der Teufel will ja, dass keiner mehr an Gott glaubt, nicht? Na, aber damit schwindet doch auch seine Macht, sollte man denken. Naja, aber die Kirche, also sag mal, die Kirche ist vielleicht ein bisschen besser zu, kann man sich vielleicht ein bisschen besser damit irgendwas vorstellen, weil der Teufel ist ja nun nicht davon abhängig, dass man irgendwie an Gott glaubt oder an ihn glaubt. Ich meine, der existiert ja so oder so. Achso, ich hätte schon immer gedacht, dass es im Grunde ist wie amerikanischer Wahlkampf. Also entweder man Clinton oder Dole, entweder man wählt, entscheidet sich für Gott oder für den Teufel. Und beide ringen jetzt um die Stimme des Wählervolkes quasi. Ja, das kann man so sagen, ist richtig, ja. Ja? Aber der eine bestreitet eigentlich nicht die Existenz des anderen. Sondern sie hängen in Bezug aufeinander. Existieren sie gewissermaßen. Ja, das kann man so sagen, dass der eine nicht ohne den anderen existiert. Das heißt, wer sich für den Teufel entscheidet, gibt zwar zu, es gibt einen Gott, aber er findet ihn nicht so toll und findet den Teufel besser. Ja, dann würde ich aber nicht sagen, dass ich mich für den Teufel entschieden habe. Nee, würde ich auch nicht so sagen wollen. Das heißt ja jetzt, dass man in dem Spielraum, also dass man gewissermaßen zur Wahl geht. Dann gibt es ja auch Leute, die nicht zur Wahl gehen. Und sagen, ist mir doch egal. Also ich würde mich einfach so als einen stinknormalen Ossi bezeichnen, halt nicht weiter nicht. Und nicht als was? Als denkender Ossi? Als stinknormalen Ossi eben. Als stinknormaler Ossi. Naja, und dann ist deine Freundin aus dem Westen? Hm? Dann ist deine Freundin aus dem Westen? Naja, das Problem ist, ich habe noch ja keine richtige Freundin. Nee, ich meine jetzt deine Ex-Frau. Nee. Na, die wird doch auch eher ein stinknormaler Ossi sein. Naja, ist nur die Frage, also ich meine, stinknormal ist mir gerade eingefallen, das ist ja wieder so ein dehnbarer Begriff, ne? Ja. Was ist ein stinknormaler Ossi? Ja, na, den hast du ja jetzt angeführt. Ich meine, wenn ich jetzt da mal die Bildzeitung da mal als Grundlage nehme, ist natürlich was anderes, als wenn ich das ND als Grundlage nehmen würde. Ach, meinst du? Ja, aber sicher. Ich denke, sagen wir mal, bis auf ein paar Vorzeichen bewegen die sich doch möglicherweise durchaus aufeinander zu, was die Definition von Ostland betrifft. Na, ich denke mal schon, dass das ND da doch eine etwas bessere Meinung hat. Ach so. Na, und die Mittlerrolle spielt die Super-Illu. Ja. So, wie ist es denn um dein Ich bestellt? Ja, also mein Ego sozusagen. Ja, naja, dein Ich, denkst du, dass du das voll unter Kontrolle hast, dass du dein Ich selbst besitzt oder dass möglicherweise, dass du teilweise auch okkupiert ist von anderen Leuten also oder von Institutionen? Also ich sag mal so, also momentan, ich bin ja jetzt arbeitslos und also momentan kann ich mir wirklich den Luxus erlauben, doch wirklich zum größten Teil, also wirklich mein Ich selber zu besitzen, weil ich habe da nicht irgend so einen blöden Chef, der mir da irgendwas sagt. Ja. Und die Pflichten, die ich jetzt zu erfüllen habe, die beschränken, sind eigentlich doch also relativ wenig. Also ich bin doch eigentlich jetzt so ziemlich mein eigener Herr. Ja. Und das heißt aber, mit Eintritt in die Arbeitswelt muss man gewissermaßen von seinem Ich etwas abgeben. Auf alle Fälle, ja. Also ich denke mal, es gibt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da unten normalen Arbeitnehmer gibt, der behaupten kann, dass er in der Arbeitswelt sein Ich selber besitzt. Ja. Oder zumindest auch schließlich selber besitzt. Ich meine, es hängt ja schon, also einfach mal, man kann da hingehen, wo man will. Das ist ja überall die reinste Arschkriecherei, ne, unter Chef und Untergebenen. Ja. Und du würdest aber den wesentlichen Ich-Besitzer-Konflikt als den zwischen so Ich selbst privat und Arbeit bezeichnen? Na, sicherlich gibt es natürlich auch Leute, die halt auch im privaten Bereich ihr Ich an andere mehr oder weniger freiwillig abgegeben haben. Ja, wie war das in deiner Ehe? Ne, in meiner Ehe, da war das so gewesen, dass ich mein Ich im Prinzip doch schon meiner Frau zum großen Teil überlassen habe oder übertragen habe. Könntest du das in Prozenten ungefähr ausmachen? In Prozenten ausmachen? Ne, ich würde schon sagen, dass es durchaus so 70-80% sein. 70-80%? Ja. Waren die bis im Besitz deiner Frau. Und ja. Was denkst du, wie viel Prozent des Ichs deiner Frau hast du besessen? Wenn es hochkommt, 20. Vielleicht so 20 vielleicht. Echt? Das ist ein schlechtes Geschäft. Naja, und darum ist ja jetzt auch die Situation äußerst angespannt. Ja, ist klar. Kai, dann danke ich dir erstmal für den Anruf, ja? Okay. Okay, vielen Dank. Gut, bitte. Tschüss. Ja. So, ich sage noch mal Telefonnummer 7481 110 in Potsdam. Das Thema lautet, wie viel von eurem Ich besitzt ihr selbst? Und wer sind die anderen, die daran teilhaben? Tag, wer bist denn du? Huch. Hallo. Hallo? Ja, wer bist denn du? Ich lebe zuerst an den Christian. Tag, Christian. Von wo aus rufst du an? Ich rufe aus Berlin an. Du rufst aus Berlin an? Wie alt bist denn du? Ich bin 22 gerade. Ja, und du wohnst in einer eigenen Wohnung? Jo, ganz genau. Allein? Ah, ganz allein, ja. Ja, wie groß ist denn die? 30 Quadratmeter. Das ist ja relativ wenig, ist wahrscheinlich eher eine Einzimmerwohnung. Ja, allerdings. Ja, mit einem Bad und einer Küche. Ein Bad hat sie, ja. Und ein Bad. Küche hoch. Mit Badewanne und Dusche? Eine Badewanne ist drin. Badewanne ist drinne. Jo. Ach, dann ist es ja auch nicht so clean, das Bad. Der Platz ist sehr... Ach so, naja gut. Aber immerhin, dann geht doch die Badewannenfläche von den 30 Quadratmetern ab. Auf alle Fälle. Ja, sodass ja nicht so viel Lebensraum übrig bleibt. Ach, ist schon genug. Ist genug? Ja, reicht. Denkst du, dass man eine bestimmte Quadratmeteranzahl braucht, um, sagen wir mal, sein Ich pflegen zu können? Kommt drauf an, was man für Vorstellungen hat. Was hast denn du da so für Vorstellungen? Ja, ist nett. Gibt es so eine minimale Grundfläche, die du bräuchtest? So ein Bett auf alle Fälle. Ein Bett? Ja, ein Bett ist schon was sehr Schönes. Ja, und dann möchte man aber nicht gleich im Hausflur stehen. Da muss ja irgendwie wenigstens noch ein Streifen sein, dass man da seine Puschen vorstellen kann, oder? Ja. Nee, ach, ich denke mal, dass das doch darauf nicht unbedingt ankommt irgendwie. Also, dass das nicht ein Ich ausmacht, wie groß die Wohnung ist, so. Nee, ich glaube nicht, dass er direkt, also, aber vielleicht gibt es einen Zusammenhang, gibt es möglicherweise doch, aber das war jetzt bloß die Frage, wenn das ein Zusammenhang das ist, der dich mit für andere besonders Leute beschäftigt. Für gewisse Leute wird es vielleicht einen Zusammenhang ja. geben. Ja. Wie ist es denn, glaubst du dich im Besitz deines Ichs? In meinen eigenen Möglichkeiten schon, soweit, ja. Was heißt jetzt in deinen eigenen Möglichkeiten? Wieso schränkst du das so ein? Naja, weil schon gewisse Sachen hier irgendwie gibt, so in diesem Land, so, die einen doch daran hindern, irgendwie teilweise. Ach, das heißt, nicht, da sind jetzt, sagen wir mal, fix. Ich wollte jetzt noch was zu sagen zu dem, der eigentlich davor angerufen hat, ja? dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er wirklich lobt, wenn er beim Arbeitsamt ist oder so, dass er da sein eigenes Ich dann irgendwie verwirklicht. Weil er eben doch danach noch meinte so. Nein, er hat bloß gesagt, er ist jetzt arbeitslos, ist dadurch relativ viel zu Hause, hat quasi keinen Chef und hat von daher Zeit zur Ich-Pflege. Er hat aber auch gesagt, dass er da jetzt irgendwie. Das ist nicht, dass es nichts bringt, irgendwie dem Chef die ganze Zeit voll zu schleimen oder so. Und ich meine, wenn man beim Arbeitsamt oder beim Sozialamt ist, dann muss man da genau dasselbe machen, irgendwie, dass man das Geld kriegt. Also, dass er da so komplett sein eigenes Ich irgendwie ist. Hm. Nicht. Nee, er hat bloß irgendwie in Rechnung gestellt, dass er jetzt eben in einem großen Teil zu Hause ist. Ja, klar, du kannst dann schon irgendwie ja. das machen, was du willst. So. Ja. Du sagst jetzt aber, die Gesellschaft, in der wir leben, und da ist es nicht so sicher, wem dein Ich eigentlich gehört. Ja. Von dir selbst. Ja. Wen siehst du denn da als Feind deines Ichs? Wer droht denn dir, Ich wegzunehmen? Auf eine gewisse Art schon irgendwie die Zwänge irgendwie, die eben von der Gesellschaft teilweise aufgedrückt werden. So. Welcher ist denn der größte Zwang, dem du dich ausgesetzt siehst? Welcher der größte ist, schwer zu sagen. Naja, oder nenn zwei oder drei, weil du hast jetzt gesagt, so die Zwänge. Das ist ja so eine Standardvokabel. Da kann man immer sagen, wenn man die Gesellschaft sagt, kann man immer sagen, die Zwänge der Gesellschaft. Muss man aber schon konkreter machen. Die sehen ja für dich vielleicht. Das fängt halt bei irgendwelchen Kleinigkeiten an, wie nicht die Sachen, in denen man rumrennt oder sowas zum Beispiel. Ach, da fühlst du dich, gewissermaßen morgen für morgen in deine Anziehsachen genötigt durch die Gesellschaft? Nö, das nicht. Aber ich fühle mich halt dadurch in der Entfaltung meines eigenen Ichs, sag ich mal, beeinträchtigt irgendwie aufgrund der Reaktionen, die von den Leuten auf der Straße kommen. Ach so, was hast du denn so an, dass da so bösartige Reaktionen kommen? Ich bin an sich, würde ich mich selber irgendwie als, auf eine gewisse Art als Punk bezeichnen. Ach Mensch, schade, dass Johnny jetzt weg ist, du. Das ist ein alter Punk-Spezialist. Das war vorhin die andere Diskussion mit den Tote Hosen irgendwie und so. Das ganze Aber könntest du denn jetzt mal dein, Punker aus Outfit ein bisschen genauer beschreiben? Also so richtig klassisch, so mit Irokese und Nö, Iro ist jetzt im Augenblick nicht, das wechselt immer, aber das ist. Was das ist jetzt, so, was befindet sich jetzt im Moment so auf deinem. Ja, ein paar Haare sind da noch so, aber. Gut, ja, aber das ist jetzt im Alter geschuldet. Nee. Also wäre weniger, wenn nicht. Mit 22 denke ich mal doch noch nicht so. Achso, stimmt, mit 22. Naja. Bei ihm kommt es früher, bei anderen später. Ja, bei mir ist es noch nicht so krass. Gut. Wie da so ja. Ich bin selber für noch. Ja, so dass wenig Haare auf deinem Kopf dann immer noch von einer Willensentscheidung deinerseits zeugen. Ja. Ja. Also weiß ich nicht, ob ja. Aber jetzt im Moment noch voll wuschelig, so normal. Nö. Teilwuschelig. Nee. Teilwuschelig. Wo denn besonders? Auf der einen Seite. Ach, und auf der anderen dann aber deutlich weniger. Da ist sehr wenig. Ja. Ah ja, und auf welcher Seite schläfst du? auf der, wo ich gerade Lust habe. Also, ach, da wechselst du nachts immer hin und her mit dem Kopf, immer hin und her? Ja. Ach, na, das nervt doch aber. Nee, das nervt den Kindern, weil. Naja, einen selber vielleicht nicht, aber wenn man jetzt doch mit jemandem zusammen. Dann nehmen wir an, du liegst im Bett und neben dir hast du so eine permanente Kopfdreherin, oder? Da kann man doch kein Auge schließen dann. Doch, kann man schon. Kann man schon? Hast du schon mal ausprobiert? Hast du echt schon mal mit so einer vollen Kopfdreherin im Bett gelegen, die ganze Nacht zugebracht und wolltest schlafen? Ist schon vorgekommen. Ist schon vorgekommen. Ja. Konntest du eine Frequenz ausmachen? Wie häufig hat den Kopf ungefähr gedreht? Nee, weil die meiste Zeit habe ich dann doch selber geschlafen irgendwie. Ach so, sodass dir das völlig entgangen ist? Nicht unbedingt. Aber du bist dann völlig, weil am nächsten Morgen das Nebenkissen so durchgeschrappt war, bist du davon ausgegangen, das muss sich doch um eine extreme Kopfdreherin gehandelt haben. Ja, aber wenn mir schläft, wenn ich schlafe, ist es mir das ja. Und dadurch habe ich mir auch nicht mitkriegen können, inwieweit das irgendwie. Ach so, das war vielleicht ja keine Kopfdreherin. Ach, weiß ich nicht. Ist unmöglich, wa? Nicht unbedingt die Rolle gespielt. Ja, kick mal einer an. So, interessierst du dich ja nicht eher, mit wem du so im Bett liegst? Doch, interessiert mich natürlich schon. Aber? Aber es ist nicht so, dass solange sie die Schnauze hält, kann ich gut die Augen zumachen und ein bisschen schlafen. Die ganze Nacht da liege und zähle, wie oft sie mit dem Kopf hin und her wackelt. Ah ja. Machst du dir dann trotzdem... ich habe ja keine Kopfdreherin. Aha. Ich weiß ja, die schläft rechts ein und möglich, also bestenfalls, wenn sie dann jetzt mal auf der linken Gesichtshälfte am nächsten Morgen aufwacht, dann würde ich sagen, naja, dann hat sie sich eine gerade Anzahl von Kopfdrehungen absolviert, aber es werden nicht mehr als 8 gewesen sein. Und das ist ja verträglich pro Nacht. Wie, wenn sie auf der rechten Seite einschläft und links aufwacht? Ja, also dann hat sie eine ungerade Zahl von Kopfdrehungen gemacht, ja. Also können es 7 oder 9 sein. Nee, doch, das ist gut. Das finde ich schon schön, wenn jemand auch so die Zahlenaspekte der Sendung mitverfolgt. Ja, das ist. Ja, 250 Überlegungsstunden zum Beispiel. Ja, nee. Ist eine kühne Rechnung. Dann danke ich dir erstmal für den Anruf. Jo, alles klar. Ja? Jo. Tschüss. So, Tag, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Ja, mit wem spreche ich? Mit mir. Wer bist du? Kuttner. Schön, wollte ich ja auch. Wer bist denn du? Ich bin Katja. Ja, wen hast du gedacht, jetzt hier zu kriegen? Hans Meiser? Nee, ich wusste, dass ich dich anrufen wollte, aber ich wusste nicht, dass ich dich kriege. Ja, und wenn du denkst, du hast einen, springt er aus dem Kasten. Passt bloß auf du. Wäre auch nicht schlecht. So, Katja. Ja. Bist du eher so eine Ich-Pflegerin noch? Jein. Hast du dein Ich unter Kontrolle? Ja und nein. Was heißt denn Ja? Ja heißt, dass ich vieles mache, was ich will, und nein heißt, dass es eine ganze Menge Einflüsse gibt, die ich nicht kontrollieren kann. Ja. Naja, gut, das ist ja klar, das ist ja irgendwie so die Grundsituation. Das geht ja wahrscheinlich jedem so. Mag sein. Ja? Die Frage ist aber jetzt, über wie viel Prozent deines Ichs verfügst du selber und wie viel haben davon möglicherweise andere Leute quasi in Besitz, ohne dass es jetzt schlimm sein muss? Also 40% besitze ich. 40% besitzt du ungefähr. 40% liegen im Nebel. 40 liegen im Nebel. Und 20 besitzen andere. Wer sind denn die anderen, die 20% besitzen? 20% ist ja nicht so viel, oder? Arbeiten, Familie, Hund. Ach, der Hund hat auch Anteil an deinem Ich. Ja? Ja. Wie viel ungefähr könntest du das in Prozenten darstellen? 0,3%. Na, dann bleiben ja noch 19,7%. Die müssen wir jetzt auf die Arbeit und die Familie aufteilen. Ja. Ja. Wie viel davon geht an die Arbeit flöten da? Wie bitte? Du liebst Herrgöttle. Ich denke, Familie 10, Arbeit 7. Ah ja. Was arbeitest du? Ich habe einen ganz ausgefallenen Job. Ich bin Museumspädagoge. Museumspädagogin? Ja. Ist das ein Beruf, der viel vom Ich wegnimmt? Wenn man will, ja. Wenn man es zulässt, ja. Eigentlich bin ich Lehrer. Ja. Aber ist es nicht möglicherweise... Zu viel vom Ich weggenommen hat. Ja. In welchem Museum bist du Pädagogin? Das sage ich jetzt nicht. Ach, warum denn nicht? Das wäre doch mal interessant. Aber wir sind jetzt nicht auf Sender, ne? Was sind wir nicht? Nicht auf Sendung? Doch, wir sind schon auf Sendung. Ja? Ja, ansonsten denkst du jetzt, lass mich hier privat anrufen und unterhalte mich mit den Leuten? Nee, meine Töchter werden begeistert sein. Die hören bestimmt oben zu. Ja, da ist doch schön. Ja, ich bin am Stadtmuseum in Berlin. Am Stadt? Wo ist denn das Stadtmuseum in Berlin? Ja. Wo ist denn das? Das ist das ehemalige Märkische, das ist das Berlin. Ach so. Wollen wir eine Werbesendung im Stadtmuseum machen? Ja, wo draußen da der Roland davor steht. Ja, genau. Und da machst du jetzt auch so Führungen? Auch. Durchs Museum. Welches ist denn deine liebste Abteilung im Museum? Meine liebste Abteilung im Museum ist die Nikolaikirche. Welche? Die Nikolaikirche. Die Nikolaikirche, ach, die Schlacht, die habt ihr dem Museum quasi zugeschlagen. Ja, ja. Ja, das ist ja jetzt aber nicht gerade direkt eine Abteilung im Museum. Nee, nee. Sondern außerhalb des Museums. Naja, das ist eben mit dem Stadtmuseum etwas schwierig. Das sind 16 Häuser. Das ist so wie ein Kombinat, sagte man früher dazu. Hm. Ja. 16 Häuser. Mhm. Das eine ist das eigentliche Museumshaus, dann kommt die Nikolaikirche dazu. Was, die hört noch alle dazu? Da nennen wir noch ein paar brisante Orte. Der Bärenzwinger etwa auch? Nee. So. Tierpfleger sind wir nicht, das können wir uns nicht leisten. Mm-hmm. Nee, es gibt dazu Ephraim-Palais, Nikolaikirche, ja, Stammhaus, also das Märkische. Ja. Und früher gab es in West-Berlin das Kammergerichtsmuseum. Ach. Gehört auch dazu. Mann. Und das zukünftige jüdische Museum gehört auch dazu. Oh, na, da habe ich ja wieder gelernt hier. Ja, ja. So, jetzt müssen wir aber zu den 40% deines Ichs kommen, die im Nebel liegen. Was im Dunkeln liegt. Ja. Ja, es wird... Was hat denn damit auf sich? Was hat denn damit auf sich? Das kann ich nicht sagen. Ist also es gibt, wenn ich es wüsste, würde es ja nicht im Nebel liegen, ne? Ach, liegt wirklich einfach so im Nebel und du hast keine Ahnung davon? Oder funktioniert das vielleicht so Dr. Jekyll, Mr. Hyde-mäßig? Ja, vielleicht. Dass möglicherweise dann mal sich so eine Nebelbank lüftet und so ein ganz anderes Ich von dir zum Vorschein kommst, dem du als Museumspädagogin relativ rat- und hilflos gegenüberstehst. Und als Familienfrau und Hundemutti. Ja, ja? Dann musst du mal kurze Andeutung, ganz kurze, knappe Andeutung geben, wie denn jetzt, sagen wir mal, Mr. Jekyll and Sister Hyde, habe ich gestern gerade gehört, dein Sister Hyde ich aussieht. Das kann ich überhaupt nicht andeuten, wenn ich es wüsste, wäre es nicht so. Aber das muss ich doch manchmal, hast du gesagt, dann lüftet sich die Nebelbank. Ja, geht dann vor so, mit dir. So alte dann, Sachen wieder hoch. Dann wachsen die Eckzähne und die Haare fangen an, die Haare, auf den Händen fangen an, die Haare zu sprießen. Was machen die Haare? Dann auf den Händen fangen an, Haare zu sprießen. Und dann bei mir nicht, bei dir? Nee, bei mir auch nicht. Na, ich habe jetzt so einfach so gedacht, dass du dich so in so einen Wolfsmenschen verwandelst. Also ich habe es noch nicht gesehen, aber das ist ja das Mr. Jekyll und Hyde-Syndrom, ne? Ja. Wenn ich es so gesehen hätte, würde ich es ja wissen. Ach so, also das ist völlig außerhalb deines beleuchteten 40% Ich-Bewusstseins. Ja. Ach so. Ach, und nachher würdest du vielleicht möglicherweise nochmal anrufen und dann ist die ganz andere Katja. Mag sein. Ach, na, das wäre ja interessant. Hast du da Einfluss darauf, dass sich das verwandelt? Möglicherweise nee. Mit... Nee? Zum Beispiel nee. Alkohol? Ich habe ja nicht mal Einfluss drauf, wie sich unser Gespräch entwickelt. Und ich dachte, ich hätte es. Ach, hast du echt gedacht, du hast jetzt Einfluss auf das Gespräch? Wie bitte? Du hast echt gedacht, du hast Einfluss auf das Gespräch? Ja, das habe ich gedacht. Was ah, ja. Als ich deine Bücher gelesen hatte und viele deiner Interviews gehört hatte, dachte ich... Siehst du? So. Naja, weil du auch dachtest, ich bin ja immerhin eine ausgebildete Museumspädagogin, da werde ich dir schaffen, dem meinen Willen aufzuzwingen. Ja, also ach. Ausgebildete Museumspädagogen gibt es nicht. Ach so, naja, ich wollte einfach mal ein bisschen seriöser ausdrücken, so. Ja, wäre schön, schon, aber... Na, soll ich sagen, unausgebildete Museumspädagogin? Nee. Was? Soll ich sagen, unausgebildete Museumspädagogin? Klingt doch auch nicht also schön. Diesen Berufsbegriff gibt es einfach nicht. Ach, Katja, und wie sind dann die Erfahrungen mit Alkohol? Helfen die vielleicht, die Nebelbank zu lichten? Ja, und zum anderen die Grenze zu überschreiten und zum anderen ich zu kommen? Nee, spielt, glaube ich, nicht so die Rolle. Hast du das schon mal probiert? Nee? Ach, du musst es mal probieren, mit so richtig, mit einem gerüttelt Maß, sagt man, passt da an der Stelle, glaube ich, gut. Mit einem gerüttelt Maß an hochprozentigem Alkohol. Ach so. Aber du wirst dich wundern, was da in dir an Verwandlung vor sich geht. Und es wird dir vielleicht ganz wie im Flug gelingen, zu deinem anderen Ich zu wechseln. Und du wirst überrascht und beglückt sein. Ja, meinst du? Ja. Jo, Mann. Ja, naja, soll ich dir Kiffen empfehlen? Nehm, versuch mal mit Alkohol. Weder noch. Okay, Katja, vielen Dank erstmal für deinen Anruf, ja? Nee. Grüß die Töchter schön. Tschüss. Ja. Hallo. Hallo. Hallo. Wer bist denn du? Ich bin Gerd-Jan. Der Jan? Genau. Mensch, mal ja, von der, also sagen wir mal, vom Redeansatz her, vom Redegestus klingst du schon ein bisschen, wie wenn du durchaus ein Philosophiestudent sein könntest. Nee, ist bin ich aber nicht. Auch nicht. Ich bin krank, du machst. Sprich ein bisschen lauter, ich verstehe dich kaum. Das nutzt nichts, wenn ich lauter spreche. Weil das, du musst einfach den Hörer voll ans Ohr pressen. Nee, wenn ich oder du musst, zurückkomme. Du hast wahrscheinlich das schlechte Ohr, du musst das andere nehmen. Versuch das mal ans andere Ohr zu halten. Hast du dich schon mal, warst du schon mal beim Hals-Nasen-Ohrenarzt? Nee, war ich noch nicht. Siehst du? Und mal die Ohren testen lassen, austesten lassen, ob die gleichberechtigt sind? Glaube ich. Wieso zum Augenarzt? Nee, du brauchst oder beim Radio brauchst du ja keinen Augenarzt. Hast du eigentlich eine Kerze ins Fenster gestellt? Nee, hab ich nicht. Nee, das dachte ich mir. Echt, das wäre doch aber schön, findest du das nicht? Sieht keiner von meinem Fenster aus. Sag mal, hast du jetzt etwa einen schweren Schluck aus deiner Taschenflasche genommen? Nee, ich nehme einen Schluck von meiner Zigarette. Ach so, ich habe ja neulich gerade wieder gelesen, dass Nikotin das Denken anregen soll. Habe ich auch gelesen, ja. Ja, aber zugleich auch süchtig macht. Naja, meine, ja. Na und? Ist mir doch egal. Genau. Du rauchst aber ausgesprochen expressiv. Ja? Ja, du bist richtig irgendwie im Grunde ein Raucherdarsteller. Aber ein ziemlich, fast wie ein Ausgebildeter. Ja, einer für Hörspiele dann. Für Hörspiele, Ina, ja. Hat was sehr Theatralisches. Gefällt mir gut. Mensch, Maja, ich muss dir nur vom halbautomatischen Anrufbeantworter ansagen. Um Gottes Willen. 721 39 32. Wer da, sagen wir mal, seine Ich-Portionierungen erklären könnte, der sollte die 721 39 32 in Potsdam anrufen. Da sitzt der halbautomatische Anrufbeantworter und der nimmt dann eure Ansagen zu eurem Ich, wem das eigentlich gehört, wer daran Anteile hat oder dass ihr das möglicherweise alles voll in der selbst voll in der eigenen Hand habt, nimmt der da an, entgegen, zeichnet die auf Band auf und wir können uns dann zu Beginn der nächsten Sendung eure Beiträge quasi nochmal komprimiert anhören. So, Jan war der Name, ja, genau. Jan, wie ist es denn um dein... Wie alt warst du? 28. 28, auch schon ein richtig erwachsener Mensch. Sozusagen, ja. Mensch, und du auf so einem jugendlichen Sender. Kommst du dir nicht ein bisschen fehl vor? Nö. Nee? Nö. Ich komme mir auch nicht fehl vor. Siehst du? Insofern ist das okay. Jan, wie ist es denn mit deinem Ich? Erstmal noch, warte, noch, wie groß ist denn deine Wohnung, in der du wohnst? Ich bin auf Wohnungssuche. Du bist noch auf Wohnungssuche, genau. Und wo bist du jetzt? Rufst du aus der Telefonzelle an? Nee, ich wohne meiner Freundin. Das ist eine ziemlich große Wohnung, aber ich habe da nur ein Zimmer. Bei einer Freundin oder bei deiner Freundin? Bei einer. Bei einer. Also, guck mal, was so ein kleiner Buchstabe, der macht ja schon da liegen Welten dazwischen, oder? Ja, logisch. Bloß so ein D und schon richtig einen Abstand, der kaum zu überschreiten ist. Bei genau. Einer Freundin. Ja, bei einer guten Freundin, die hat mich aufgenommen. Richtig, einer guten Freundin, ja? Also nicht so Bekannte oder so. Nee, richtig gute Freundin. Ja, und ihr habt aber auch noch nichts miteinander gehabt, nee, irgendwann mal in grauer Vorzeit. Nein, haben wir nicht. Und du gehst doch davon aus, dass ihr jetzt, sagen wir mal, in grauer Nachzeit auch nichts miteinander habt. Nee, gehe ich nicht von aus. Gehst du nicht von aus? Nee. Ach, du machst dir da möglicherweise so irre Hoffnungen? Wie? Ich gehe nicht davon aus. Du gehst nicht davon aus, dass ihr nichts miteinander haben werdet? Ich gehe davon aus, dass ihr nichts miteinander haben werdet. Du gehst davon aus, dass ihr nichts miteinander haben werdet. Ah ja, da bist du dir relativ sicher. Ja. Woran liegt das? Hat sie so ein abweisendes Wesen? Nö, das ist einfach... Bist du so introvertiert, dass du jetzt, sagen wir mal, Frauen, mit denen du zusammenlebst, dass du die ja nicht zur Kenntnis nimmst? Nö, das würde ich eigentlich überhaupt nicht sagen. Sondern ihr habt jetzt schon so viel, sagen wir mal, Psychogespräche miteinander, Problemgespräche miteinander geführt, dass von daher der Keim der Liebe auf unfruchtbarem Boden fallen würde. Nein, ich würde sagen, es gibt halt einfach Freundschaften, die sind irgendwie so wertvoll, dass man sie irgendwie nicht durch Sexualität irgendwie gefährden möchte. Ach, du denkst, Sex kann Freundschaft kaputt machen, ja, zerstören? Auf jeden Fall. Aber jetzt nur in Bezug auf Frauen? Oder hast du jetzt schon mal in Bezug auf Männer überlegt? Also überlegt habe ich das schon, aber ich habe da noch keine Erfahrung. Ah ja, aber du würdest auch davon aussehen, dass da möglicherweise Sex die Freundschaft zerstören könnte? Kann, also nicht muss, aber kann. Kann, ja. Und jetzt die Freundin, bei der du wohnst, da denkst du, oh, da würdest du aber möglicherweise mit Sicherheit... Den freundschaftlichen Charakter unserer Beziehung zerstören. Na, die Freundschaft hat eine andere Qualität. So auf jeden Fall. Ja, eher einen Schritt nach oben oder eher einen Schritt nach unten? Das kann man so nicht bewerten, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die so wie sie ist, auf jeden Fall sehr wertvoll ist und ich auch gar nicht irgendwie anders haben möchte. So, dass man bei einem Tausch möglicherweise miese machen könnte. Sozusagen. Ah ja, und von daher bist du dann eher auf Sicherheit bedacht. Ja, in diesem Fall, also was heißt Sicherheit, das ist ja jetzt nicht der richtige Ausdruck dafür. Ja, naja, also, sagen wir mal, das ist so, wie sie es gut finde. Auf eine bestimmte Beziehungssicherheit, eben so wie sie existiert, zu erhalten. Ja, in gewisser Weise ja. Gut, Jan, was denkst du denn, wie viel von deinem Ich hast du so selbst unter Kontrolle und wie viele Anteile deines Ichs sind von anderen okkupiert? Also ich denke, dass ich ungefähr so zwischen 60% und 70% unter Kontrolle habe. 60% und 70% gehören genau. Quasi dir. Ja, aber ich glaube nicht, dass die anderen 30% bis 40%, dass die von anderen kontrolliert werden. Sondern? Dass die einfach so gewissen... Kontrollieren ist ja vielleicht auch falsch. Aber möglicherweise in einer engen Beziehung gibt man noch Teile seines Ichs an jemand anders ab. Ja, aber man gibt sie ja selber ab. Ja, man gibt sie selber ab. Aber sind ja dann doch erstmal in gewisser Weise weg. Also sind immer noch Bestandteil des Ichs. Ja, aber sind in so einer emotionellen Verfügung durch jemand anders. Ja, aber ich würde nicht sagen, dass der andere das so direkt kontrolliert. Also ich würde mehr sagen, dass in der Situation... Nee, der Begriff der Kontrolle ist falsch. Ich meine jetzt auch nicht kontrollieren, sondern ein Teil, auf den man dann irgendwie so unmittelbar mit seinem Willen möglicherweise keinen Zugriff mehr hat. Genau, keinen Zugriff hat. Sondern aber auch nicht, dass der andere darauf einen Zugriff hat. Ich würde sagen, das ist einfach ein Teil, der sich der Kontrolle insgesamt entzieht. Ah ja. Sowohl durch mich als auch durch den anderen. Ja. Ist das jetzt, diese 40%, hast du die jetzt quasi freiwillig abgegeben oder wurden die dir möglicherweise auch gewaltsam entzogen? Nee, auf keinen Fall freiwillig abgegeben. Also das ist halt eine Sache, die sich ganz allgemein irgendwie der Kontrolle entzieht. Ja, aber sag doch mal, in einer Liebesbeziehung würde man auch quasi einen Teil freiwillig abgeben, wenn man das so jetzt formulieren kann. Nee, würde ich nicht sagen. Nee? Ich muss ja keinen Teil von mir abgeben, um eine Liebesbeziehung zu haben. Ja, das ist schlecht formuliert, aber sagen wir mal, das Ich verändert sich doch jetzt. Ja, und sagen wir mal, das Kern-Ich, das Ich alleine, wird geringer zugunsten eines so Gemeinsamkeits-Ichs. Nee, wieso, wenn es sich verändert hat, wenn es geringer wird? Nee, ich meinte jetzt ein bestimmtes Ich. Also dieses Allein-Ich. Bist du noch da? Ja, ich höre zu. Ich bin so einfach, was du sagst. Ja. Ach, das, auch das schmeichelt mir ja wieder. Tja, ein unverhoffter Höhepunkt. Nee, also ich denke halt, das ist einfach, also ich glaube jetzt, also sagen wir mal, Freundinnenbeziehung. Ja. Beziehung. Da gibt es auf jeden Fall Sachen, die ablaufen, die ich nicht unter Kontrolle habe, auch die mit mir passieren, die ich nicht unter Kontrolle habe. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass in dem Moment meine Freundin das kontrolliert. Ich denke, das sind einfach Sachen, die in mir sind und deswegen habe ich keine Kontrolle darüber. Also irgendwelche Sachen, die plötzlich hochbrechen und plötzlich so eine Intensität haben, dass ich keine Kontrolle darüber habe. Mhm. Also das sind halt eben natürlich klar emotionale Geschichten vorwiegend. Und das sind halt eben gerade die Emotionen, mit denen ich mich eigentlich nicht so gerne auseinandersetze. Und deswegen habe ich auch nicht so ein, kann ich mich nicht richtig damit identifizieren und deswegen entgleitet das dann sozusagen. Ja, na aber nimm mal an, du bist jetzt erstmal ich. Ja. Und du sitzt jetzt allein in einem dunklen Zimmer und hast oder hast möglicherweise den Fernseher an und liest. Ja. Ja, das gibt doch ein bestimmtes Bild von einem Ich. Auf jeden Fall, ja. Ja, und jetzt nehmen wir mal an, du bist jetzt mit deiner Freundin zusammen und ihr seid nach Irland gefahren und macht da eine Fahrradtour. Ja, und ist auch toll. Lauwarmer Wind weht dir entgegen, links und rechts so die bunten Schafe und grüne Wiesen. Genau. Und ihr fahrt da lang und dein Herz schlägt höher, sie fährt vor dir und die Haare flattern so im Wind und so, ja. Und du siehst sie und sie geht so durch so einen Tauch sie da in deinem Herzen. Ja? Ja? Verstehst du? Das ist doch ein ganz anderes Ich, als ich allein in einer dunklen Wohnung. Ja, auf jeden Fall. Also, ja? Das heißt, und trotzdem bist du doch aber insgesamt, also das heißt ja nicht, dass wenn du durch Irland fährst, dass du nicht auch eine halbe Stunde später allein in einer dunklen Wohnung sitzen kannst. Klar, das sind alles Aspekte eines selben Ichs. Das heißt, ja klar, ist ein großes Ich und selbst jetzt aber so tortenstückartig ist es neu geordnet. Ja, auf einmal ist jetzt so, sagen wir mal, ein Drittel... Ich würde sagen, das ist ein anderer Aspekt, zu dem ich vorher nicht so viel Kontakt hatte. Das bin aber immer noch ich. Und du meinst aber in einer Situation. Ja, aber du meinst, das eigentliche Ich bleibt davon unberührend. Achso, ich würde nämlich eher wie so eine Art... Ein großer Stück, also wie gesagt, eine große Torte und man hat in seinem alltäglichen Bewusstsein nur einen speziellen Ausschnitt im Visier. Ja. Und je nachdem, in was für eine Situation man gerät, kriegt man halt Kontakt zu anderen Teilen dieser Torte. Ach so, das ist im Grunde wie eine Zirkusarena und da fuchtelt jetzt so ein scharfer Scheinwerfer so spotmäßig darum und beleuchtet mal da einen Teil und mal da einen Teil. Genau, das bin alles ich. Und das bist alle du, aber ein großer Teil liegt immer im Dunkeln und nur durch die jeweilige konkrete Situation rückt er ins Scheinwerferlicht. Und bleibt dann aber auch natürlich länger sozusagen im Bewusstsein erhalten. Also es ist halt immer so, dass in bestimmten Situationen, vor allem in extremen Situationen, positiv oder negativ, ich ein neues Teil meines Ichs kennenlerne und dann einen Teil davon dann wiederum in mein alltägliches Bewusstsein integriere. So dass dein Ich langsam wächst. Genau. Und wenn man so durchschneiden würde, würde es aussehen wie so ein Baumstamm mit so Ringen, wo sich immer was anlagert. Na mehr halt wie so ein Kuchen, nur man hat immer einen größeren Teil irgendwie, den man irgendwie so als sich selber erkennt. Und einen anderen Teil, den erkennt man halt nicht. Und dann kommt man in eine Situation, da sagt man, aha, das bin ja auch ich. Und dann muss man ja wohl diesen Teil dann halt auch irgendwie als ich akzeptieren. So. Man selber ist gewissermaßen ein Schlaraffenlandkuchen. Je mehr man davon isst, umso größer wird er. Ja, aber Schlaraffenland impliziert, dass es auch besser wird. Das würde ich nicht unbedingt sagen. Auf jeden Fall wird er größer, ja. Gut, Jan, na, da danke ich dir dafür. Da haben wir jetzt aber noch enorm philosophiert, dass es eine wahre Freude hatte, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich auch zum Teil also bei dieser Sendung über Stolz, da habe ich versucht durchzukommen, verzweifelt. Ich habe übrigens auch eine Postkarte geschrieben. Und die Leute haben ja eine Scheiße gequatscht. Ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Ich habe versucht durchzukommen und es war echt nicht möglich. Ah ja, nur aber heute bist du durchgekommen. Ja. Ja, und wir haben jetzt fast eine Viertelstunde mit Nicht-Scheiße zugebracht. Ich danke dir trotzdem erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss. Jetzt muss ich nämlich erstmal doch noch eine kurze Musik spielen, denn gleich sollen die Nachrichten kommen und das Fräulein Koch. Oh Mann, ist das wieder eine Macho-Bemerkung. Willst du das kommentieren, Kerstin? Nee, aber ich fand den ja gerade eben total klasse. Ja, war, oder? Ja, wow. Ja, fand ich auch interessant. Meine Herren. Ich sitze dann da und denke, Mensch, Kuttner schreibt das auf und mach ein Buch draus. Ja, echt. Man. say I am. S'il vous plaît, amène la nouvelle à ma mèche. À partir de décoller, je suis libre. Fräulein Koch ist schon voll aufgeregt, aber wir lassen die Musik bis zu Ende spielen. Bin ich aufgeregt, bin ich aufgeregt, ja, bin ich aufgeregt. Nein. Kurzinfo. Proteste gegen die Durchsuchungs- und Räumungsaktion der Polizei in der Kreuziger Straße in Berlin-Friedrichshain haben am Abend rund 300 Menschen friedlich demonstriert. Bei der Polizeirazzia am Vormittag waren 5 Personen festgenommen worden. Fahndungserfolg. Die Brandenburger Polizei hat im Zusammenhang mit dem Angriff auf 2 britische Studenten in Oranienburg 2 18-Jährige gefasst. In Eisenhüttenstadt konnte ein 2. junger Mann ermittelt werden, der an einem Überfall auf 2 Franzosen beteiligt gewesen sein soll. Krisentreffen. In Genf beraten Vertreter der EU und internationale Hilfsorganisationen über die Versorgung der Flüchtlinge in Zaire. Rund 600.000 Menschen sind aufgrund der Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Tutsi-Rebellen von jeglichen Hilfslieferungen abgeschnitten. Lösungssuche. Israelische und palästinensische Unterhändler haben am Abend in Tel Aviv ihre Hebron-Verhandlungen fortgesetzt. Differenzen gibt es vor allem wegen der israelischen Forderung, Bewaffnete künftig auch in den palästinensischen Stadtteilen von Hebron verfolgen zu können. Neuvorstellungen. In Leipzig ist am Abend das 39. internationale Doc-Film-Festival eröffnet worden. In den kommenden 5 Tagen werden insgesamt 255 Dokumentar- und Animationsstreifen gezeigt. Sport. Auswärtssiege der Hamburger SV und Schalke 04 sind im Fußball-UEFA-Pokalwettbewerb eine Runde weiter. Der HSV erreichte bei Spartak Moskau ein 2:2 und die Schalke ein 3:3 bei Trabzonspor. Ausgeschieden ist Borussia Mönchengladbach. In Monaco gewannen die Gladbacher zwar mit 1:0, sie hatten jedoch das Hinspiel mit 2:4 verloren. Karlsruhe verlor beim AS Rom 2:1, ist aber nach dem 3:0 Hinspiel eine Runde weiter. Wetter. Nachts Regen und starker Wind um 6 Grad, am Tage Schauer um 10 Grad. Verkehr. B320 Lieberose in Richtung Guben zwischen Schenken-Löbern und B97 Stau wegen Zollabfertigung. Weißensee, Vollsperrung der Rölke-Straße zwischen Rennbahn und Nüsslerstraße. Grund sind Sturmschäden, Umleitung über Nüsslerstraße, Berliner und Rennbahnstraße. Und Charlottenburg noch bis 24 Uhr finden auf der Heerstraße zwischen Teufelsseestraße und Vandalenallee Kranarbeiten statt. Umleitung über Reichssportfeldstraße, Tagriner Allee, Olympische Straße, Reichsstraße zum Theodor-Heuss-Platz und in Gegenrichtung. Vielen Dank, Kerstin. Das war nämlich ein Fritz, Kurzinfo mit dir. Ja. Viva Fritz. Viva das virtuell. Groß Fritz. Viva das virtuell. Groß Fritz. Groß Viva. Guten Tag. Ich bin Heinz Schorf. Ihr kennt mich. Jedenfalls kam neulich einer von den Radiofritzen und sagte, Viva Fritz. Keine Ahnung. Ich wusste ja nicht mal, wo Fritz war. Aber die machen jetzt eine tolle Sache zusammen mit dem Fernsehsender Viva. Ein virtuelles Labyrinth. Ich weiß ja nicht, wie das funktioniert, aber es funktioniert in etwa so. Also, virtuell.